Die Arbeiter des Meeres. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo. Aus dem Französischen von Rainer G. Schmidt. Teil 1. Sieur Clubin. Woraus ein schlechter Ruf resultiert. Auf Guernsey war das Christfest des Jahres 1820 ein bemerkenswertes Datum. Es schneite an diesem Tag. Auf den Kanalinseln ist ein Winter mit Frost und Eis schon denkwürdig. Schnee aber ist eine Sensation. An diesem Weihnachtsmorgen war die Küstenstraße von Saint-Pierre-Port nach Val völlig weiß. Auf dem gesamten Wegstück befanden sich nur drei Passanten. Ein Kind, ein Mann und eine Frau. Das Kind war stehen geblieben und schaute neugierig auf den Schnee. Der Mann folgte in einer Entfernung von etwa 100 Schritten auf die Frau. Er war noch jung und schien ein Arbeiter oder Matrose zu sein. Die Frau schritt frei und beschwingt aus. Und dieser Gang verriet, dass sie ein junges Mädchen war. Bei einem Wäldchen aus wintergrünen Eichen wandte sie sich abrupt um. Der Mann glaubte zu sehen, dass sie etwas in den Schnee schrieb. Sie richtete sich auf, machte sich wieder auf den Weg, drehte sich noch einmal um. Diesmal lachend. Déruchette. Der Mann erkannte Déruchette, eine entzückende Tochter des Landes. Er erreichte einige Augenblicke später das Eichengehölz. Zwei kleine Fußstapfen hatten sich dort eingedrückt und daneben las er das von ihr in den Schnee geschriebene Wort Gilead. Dieses Wort war sein Name. Ich heiße Gilead. Gilead lebte im Kirchspiel Saint-Sanson. Er war dort nicht beliebt. Das hatte seine Gründe. Er wohnte in einem heimgesuchten Haus. Ein Haus kann wie ein Mensch zum Leichnam werden. Ein Aberglaube reicht schon aus, um es zu töten. Dann ist es ein Ort des Grauens. Auf den Kanalinseln sind tote Häuser gar keine Seltenheit. Dieses Haus hieß Bue de la Rue, Wegesende. Es lag an der Spitze einer Felsenzunge, die einen kleinen Ankerplatz zur Bucht von Umet-Paradis hinbildete. Dort gibt es tiefes Wasser. Zurück zu Gilead. Man erzählte sich in der Gegend, dass eine Frau mit einem kleinen Kind gegen Ende der Revolution nach Guernsey gekommen sei. Aus ihrem Namen hatte die lokale Aussprache Gilead gemacht. Sie verfügte über ein wenig Erspartes, wovon sich kärglich leben ließ. Das Haus Wegesende wurde für ein paar Pfund Sterling zum Kauf angeboten. Die Frau erwarb es. Offenbar vom Teufel verführt. Oder vom günstigen Preis. Und von diesem Augenblick an wurde es ruhig im Haus. Dieses Haus hat, was es will. Die Frau lebte von den Erträgen ihrer paar Morgen Land. Sie besorgte ihre Küche und lehrte das Kind lesen. In die Kirche ging sie nie. Und daher hielt man sie für eine Französin. Die Vulkane stoßen Steine aus, die Revolutionen hingegen Menschen. Ganze Familien werden ihrem angestammten Boden entrissen und über große Entfernungen versprengt. Man heißt sie Emigranten, Flüchtlinge, Abenteurer. Bleiben sie, werden sie geduldet. Gehen sie, ist man's zufrieden. Wölfin und Wölflein lecken sich gegenseitig das Fell. Diese Frau, die auf Guernsey, die Gilead hieß, alterte. Das Kind wurde ein Jüngling, der Jüngling ein Mann und die Mutter starb. Sie hinterließ ihm das Haus Bue de la Rue. Darüber hinaus, laut amtlichem Inventar, 100 Goldguineen. Auf einem Board gab es ein paar Bücher und in einer Ecke stand ein Koffer. Er enthielt eine vollständige Aussteuer, nebst einem Zettel. Für deine Frau, wenn du dich verheiraten wirst. Dieser Tod war für den Überlebenden ein schwerer Schlag. War Gilead schon ein menschenscheuer Wildling gewesen, so wurde er jetzt ganz unzugänglich. Die Einöde umschloss ihn. Solange man zu zweit ist, ist das Leben erträglich. In der Einsamkeit glaubt man, diese Last nicht mehr schleppen zu können. Man lässt es sein. Später begreift man, dass wir die Pflicht haben, das Leben nach und nach anzunehmen. Man sieht den Tod an, man sieht das Leben an und man willigt ein. Doch diese Zustimmung geschieht mit blutendem Herzen. Gilead war noch jung. Seine Trauer schwand allmählich. Ging auf in der Betrachtung der Natur. Ihr Zauber zog ihn zu den Dingen und zu den Tieren hin und entfernte ihn von den Menschen. Und so vermählte sich seine Seele mehr und mehr mit der Einsamkeit. Wieso lebt er allein? Er ging niemals zur Kirche, aber oft war er des Nachts außer Haus. Er bespricht sich mit Zauberer. Er ging oft fischen und kehrte nie ohne Fang zurück. Am Sonntag arbeitete er in seinem Garten. Er besaß eine Sackpfeife, die er bei Einbruch der Nacht blies. Was soll ein Land mit solch einem Menschen anfangen? Eines Tages wurde in Arculon das Wasser eines Brunnens trübe. Die gute Bäuerin bat Gilead, es sich anzusehen. Dieses Wasser stockt. Kannst du es gesund machen? Hast du einen Stall? Ja. Hat der Stall einen Abfluss? Ja. Führt der Abfluss nahe am Brunnen vorbei? Ja. Gilead ging in den Stall, verlegte den Jauchebach und das Wasser des Brunnens wurde wieder klar. Ein Brunnen wird nicht mir nichts, dir nichts schlecht. Und dann wieder gut. In den Dörfern passen die Leute auf und sammeln solche Hinweise. Sie ziehen Vergleiche und die Summe solcher Beobachtungen ergibt den Ruf eines Menschen. Die allgemeine Antipathie gegen Gilead hatte jedoch eine Ausnahme. Sieur Landois, welcher Gerichtsschreiber im Kirchspiel von Saint-Pierre-Port war. Sieur Landois hatte sich eines Tages beim Baden zu weit ins Meer hinausgewagt und drohte zu ertrinken. Gilead sprang ins Wasser und rettete ihn. Warum soll ich einen Menschen verabscheuen, der mir nichts zuleide getan hat? Der mir gar einen Dienst erwiesen hat? Er trinkt nicht, raucht nicht, primt nicht, schnupft nicht. Die öffentliche Meinung war nun einmal gegen Gilead. Er ist hässlich. Doch er war nicht hässlich. Er war vielleicht sogar schön. Sein Lachen war knabenhaft und bezaubernd. Er trägt die dunkle Maske des Sturms. Seine Stirn hatte eine edle und ungetrübte Wölbung. Er geht nicht auf die Jagd, fischt aber. Er besaß die Wendigkeit eines Turners und er konnte sich gleichermaßen der rechten wie der linken Hand bedienen. Er liebt die Tiere, verschont die Vögel, aber nicht die Fische. Auch war er ein vorzüglicher Schwimmer. Gilead, der Durchtriebene. Die Einsamkeit schafft Talente oder Idioten. Gilead konnte man für beides ansehen. Er kletterte in den Felsen und Klippen herum, er stieg steile Böschungen, war bei jedem Wetter im Archipel unterwegs, wagte Tag und Nacht die schwierigsten Fahrten und entwickelte sich so zu einem Mann, der sich in erstaunlicher Weise mit dem Meer auskannte. Aber er übte noch weitere Tätigkeiten aus. Er war Tischler, Schmied, Wagner, Kalfaterer und sogar ein bisschen Mechaniker. Seine gesamten Gerätschaften verfertigte er selbst. In einem Winkel seiner Behausung hatte er eine kleine Schmiede samt Amboss. Gilead war ein Träumer und Sinierer. Gelegentlich hatte er in völlig durchsichtigem Meerwasser sonderbare medusenartige Tierformen von verschiedener Gestalt und Größe bemerkt, die, aus dem Wasser genommen, weichem Kristall glichen und welche, wieder ins Wasser geworfen, in diesem Element ganz aufgingen, ja verschwanden. Auch die Luft könnte von solchen lebendigen Transparenzen bewohnt sein. Gilead glaubte nicht an die Lehre der Luft. Luftfarbene Geschöpfe, die im Licht verschwinden und sich unserem Blick entziehen. Lichtfische und Lichtmedusen. Gilead stellte in seinem arbeitsamen Untätigsein gar wunderliche Betrachtungen an. Er ging sogar so weit, den Schlaf zu beobachten. Der Schläfer sieht mit völlig geschlossenen Augen, aber nicht völlig ohne Bewusstsein, seltsame Tierwesen, wundersame Vegetationen, furchterregende oder grinsende bleigraue Erscheinungen. Der Traum ist das Aquarium der Nacht. Vergebens wird man heute Gileads Haus suchen. Die kleine Halbinsel, die dieses Haus trug, ist durch die Spitzhacken der Felsenabräumer gefallen. Der ganze Klippenkamm ist von den Granithändlern seit langem schon nach London gewandert. Diese Felsenreihen waren wahrhaftige kleine Bergketten. Das Idiom der Gegend nennt sie Bank. An der äußersten Spitze dieser Bank gab es einen Felsen, den die Fischer das Kuhhorn nannten. Die Flut schnitt ihn von den übrigen Felsen ab. Während der Ebbe konnte man zu ihm hinübergelangen. Dieser Felsenkoloss bildete eine Art natürlichen Stuhl. Die Wellen haben ihn ausgewaschen. Dieser Stuhl hat seine Tücken. Man wurde unwiderstehlich von der Schönheit der Aussicht angezogen. Man verweilte dort, gefesselt vom Zauber weiter Horizonte. Wie bequem man dort sitzt. Man ist berückt und entzückt, schaut, genießt, verspürt die Liebkosung der Brise und des Wellenschlags. Plötzlich erwacht man. Die Flut ist höher geworden, das Wasser umschließt den Felsen. Man ist verloren. An gewissen Stellen und zu gewissen Stunden das Meer anzuschauen, ist tödlich wie Gift. Der Stuhl heißt Gildormyr. Oder Kidormur. Ein angeblich keltisches Wort, das aber die des keltischen Kundigen nicht kennen und das die Französischsprachigen Französisch lesen. Kidormyr. Wer schläft, stirbt. Mess Lethierry, Standesperson von Saint-Sampson, hatte die ganze Seemannslaufbahn absolviert. War Schiffsjunge, Marsgast, Hochbootsmann, Obersteuermann und dann Kapitän gewesen. Jetzt war er Reeder. Er riskierte manchmal den ganzen Tag lang Leib und Leben, um an bedrängte Schiffe heranzukommen, um Menschen und Frachten zu retten. Doch wenn er des Abends nach Hause zurückkehrte, setzte er sich hin und strickte Strümpfe. Dieses Leben führte er 50 Jahre lang. Dann musste er erkennen, dass er nicht mehr der Jüngste war. Er wurde von heute auf morgen zum Gefangenen des Rheumatismus und war nun bloß noch ein gesetzter Herr. Auf Inseln wie Guernsey gibt es zweierlei Menschen. Die einen verbringen ihr Leben mit der Umrundung ihres Ackers und die anderen mit der Umrundung der Welt per Schiff. Jene sind die Arbeiter der Erde, diese die Arbeiter des Meeres. Mess Lethierry zählte zu den Letzteren. Die Fische sind meine Genossen. Er hatte alle großen Meere befahren, Atlantik und Pazifik. Aber dem Ärmelkanal gab er den Vorzug. Das ist wirklich ein Racker. An seinen Ufern war er geboren worden. Dort wollte er auch sterben. Sein größter Fehler war jene bewundernswerte Eigenschaft, das Vertrauen. Er hatte eine ganz eigene Art, Verpflichtungen einzugehen. Ich gebe dem lieben Gott mein Ehrenwort darauf. War dies ausgesprochen, hielt er unbedingt Wort. Er glaubte an den lieben Gott, nicht an das Drumherum. Aus reiner Höflichkeit ging er ab und zu in die Kirche. Etwa 40 Jahre vor den hier geschilderten Ereignissen gab es in der Banlieue von Paris eine zwielichtige Behausung. Dort wohnte mit Weib und Kind ein ehemaliger Gerichtsschreiber, der jetzt schlichtweg zum Dieb geworden war. Das war die Familie Rantaine. Hier wuchs ein Kind hautnah mit dem Verbrechen auf. Die bleiche, beinahe verlumpte Mutter brachte ihrem Kleinen das Buchstabieren bei und unterbrach ihre Unterweisung, um ihrem Ehemann bei irgendeiner Räuberei zu helfen oder um sich an einen Passanten zu prostituieren. Vater und Mutter wurden eines Tages auf frischer Tat ertappt und verschwanden im Dunkel der Strafe. Auch das Kind wurde nicht mehr gesehen. Lethierry begegnete auf einer seiner Reisen einem anderen Abenteurer, half ihm aus irgendeiner Patsche, erwies ihm einen Dienst, für den der andere sich erkenntlich zeigte. Lethierry fand Gefallen an ihm, nahm ihn mit nach Guernsey und machte ihn zu seinem Teilhaber. Mein Wort darauf. In Guernsey wirst du mein Teilhaber. Das war der nun groß gewordene kleine Rantaine. Er konnte meisterlich mit Waffen umgehen, spielte Harmonika, konnte vorzüglich boxen, rezitierte Verse aus der Henriade von Voltaire und deutete Träume. Er war ein ganz gewiefter Bube und kochte sein Süppchen auf vielen Feuern. Zu Hilfe! Eines schönen Tages war Rantaine aus Guernsey verschwunden. Der Gesellschafter von Lethierry hatte sich samt Geschäftskasse verdrückt. Obgleich halb ruiniert, beugte sich Lethierry nicht dem Geschick und sann unverzüglich darauf, wie er wieder auf die Beine kommen könne. Damals kam das neu erfundene Dampfschiff ins Gespräch. Durande und Déruchette. Miss Lethierry hatte zwei Leidenschaften. Die Schönheit tut wohl durch ihr schieres Schönsein. Vergoldung des Schicksals. Harmonie. Sie verfügt über die Zauberkraft, alles in ihrer Umgebung zu berücken. Ihre Gegenwart bringt Licht, ihr Nahen Wärme. Wenn sie vorbeikommt, ist man zufrieden. Wenn sie verweilt, ist man glücklich. Sie anzublicken heißt Leben. Das war Déruchette. Abends nach Sonnenuntergang, wenn die Nacht mit dem Meer verschmilzt, wenn die Dämmerung den Wogen etwas Fürchterliches verleiht, sah man manchmal eine vage, ungestalte Masse, die pfeifend und speiend auf dem finsteren Gewoge der Fluten in den Hafen von Saint-Sanson einfuhr. Dieses grässliche Ding rauchte wie ein Vulkanschlot, geiferte in der Gischt wie eine Art Hydra und stürzte mit schrecklichem Flossenschlag und feuerspeiendem Rachen auf die Stadt zu. Das war die Durande. Ein Dampfschiff war 1820 in den Gewässern des Ärmelkanals ein Wunderding. Ist der Mensch berechtigt, Feuer und Wasser, die Gott doch geschieden hat, zusammenwirken zu lassen? Gleicht dieses Ungetüm nicht dem Leviathan? Hieß das nicht, dem Chaos in der menschlichen Ordnung wieder Auftrieb zu geben? Es war nicht das erste Mal, dass der Fortschritt als ein Rückfall ins Chaos dargestellt wurde. Ich baue eine regelmäßige Fracht- und Fährlinie zwischen Guernsey und Saint-Malo auf. Mit einem Dampfschiff. Wie man sich denken kann, hatte das Unternehmen einen sehr schlechten Start. Alle Eigner von Kuttern, die von Guernsey nach der französischen Küste fuhren, erhoben ein großes Geschrei. Doch nach und nach fand man heraus, dass das Vieh weniger erschöpft von der Fahrt ankam, dass die Fische frischer waren und dass die Butter der prächtigen Kühe von Guernsey viel schneller in dem Teufelsboot transportiert wurde als in den mit Segeln fahrenden Schaluppen. Zudem garantierte Mess Lethierry eine größere Sicherheit, eine regelmäßige Verbindung und eine Ausweitung des Handels, sodass man summa summarum Partei für das Teufelsboot ergreifen musste. Die Maschine ist leistungsfähig. Sie ruht auf einer einzigen gusseisernen Platte, sodass selbst bei einer schweren Havarie keine Beschädigung des Rumpfes sie in Mitleidenschaft ziehen kann. Sie wurde im Stahlwerk von Bercy geschmiedet. Und der Mechaniker, der sie nach seinem Entwurf angefertigt hat, ist tot. Sie ist einzigartig und unersetzlich. Das Schiff für diese Maschine hatte Lethierry selbst gebaut. Zum Kauf des Holzes war er eigens nach Bremen gefahren. Jetzt bin ich wieder flott. Einmal in der Woche machte es die Fahrt von Guernsey nach Saint-Malo. Es fuhr dienstags los und kehrte freitags zurück. Es konnte auf einer einzigen Fahrt viermal so viel Ladung aufnehmen wie ein gewöhnlicher Kutter. Nach 2 Jahren warf das Schiff einen Reingewinn von 750 Pfund Sterling pro Anno ab. Das sind 18.000 Francs. Dank seiner blitzgescheiten Idee, dank des Dampfes, dank des Teufelsschiffs war Miss Lethierry jemand geworden. Um das Schiff zu bauen, hatte er Anleihen aufnehmen müssen. Er verschuldete sich sowohl in Bremen als auch in Saint-Malo, aber jedes Jahr tilgte er einen Teil seiner Schulden. Er hatte außerdem, gleichfalls auf Kredit, an der Hafeneinfahrt von Saint-Sanson ein schönes, nagelneues Haus aus Stein erworben, das zwischen Meer und Garten lag und auf einer Mauerecke die Inschrift Les Braves, die starken Frauen, aufwies. Hier bin ich aufs Meer losgelassen worden. Nachdem Lethierry dieses Schiff geschaffen hatte, taufte er es auch. Die Durande. Nicht anders soll sie hinfort heißen. Durande und Déruchette ist der gleiche Name. Déruchette ist die Verkleinerungsform, die in Westfrankreich sehr gebräuchlich war. Die heilige Durande wird im Angoumois und in der Charente verehrt. Als Lethierry noch ein junger Matrose war, machte er Bekanntschaft mit dieser Heiligen, wahrscheinlich in Gestalt einer hübschen Tochter der Charente. Jedenfalls hatte die Erinnerung in ihm derart nachgewirkt, dass er diesen Namen den beiden Wesen gegeben hatte, an denen er am meisten hing. Durande dem Schiff und Déruchette dem Mädchen. Er war der Vater der Ersten und Onkel der Zweiten. Er hatte sie adoptiert, als sie zu Waisen geworden war. Déruchette bewohnte das schönste Zimmer im Haus. Sie hatte in ihrem Zimmer ein Klavier und Noten. Sie begleitete sich selbst auf diesem Klavier zu ihrem Lieblingslied Bonnie Dundee. Das ganze Dunkel des Abends lag in diesem Lied und die ganze Helle des Morgens war in ihrer Stimme. Sie nannte ihren Onkel nie anders als mein Vater. Mein guter Vater. Solange Mess Lethierry selbst die Seefahrt ausüben konnte, hatte er die Durande gesteuert, ohne je eines anderen Lotsen oder eines anderen Kapitäns zu bedürfen. Doch war, wie schon gesagt, eines Tages der Zeitpunkt gekommen, an dem er Ersatz für sich suchen musste. Seine Wahl war auf Sieur Clubin gefallen, einen schweigsamen Mann, der an der ganzen Küste den Ruf absoluter Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit genoss. Dieser Mann wurde Lethierrys alter Ego und Stellvertreter. Obwohl Sieur Clubin eher wie ein Notar als wie ein Matrose aussah, war er ein Seemann von seltener Befähigung. Er besaß all die Talente, die in den ständig wechselnden Fairnissen der Seefahrt erforderlich sind. Darüber hinaus hatte Sieur Clubin einen Ruf als guter Schwimmer. Mess Lethierry, Rantaine wird sie bestehlen. Das hatte sich bewahrheitet. Zudem hatte Mess Lethierry mehrmals, bei freilich wenig bedeutsamen Dingen, Clubins bis zum Skrupulösen entwickelte Redlichkeit auf die Probe gestellt. Vollkommene Gewissenhaftigkeit verdient volles Vertrauen. Mess Lethierry, der wackere alte Seeheld, konnte die erstaunlichsten Berichte von seinen Reisen abliefern. Was ich nicht alles gesehen habe. Guter Vater, erzählt mir von euren Abenteuern. In Madagaskar gibt es Vogelfedern von solcher Größe, dass man mit drei von ihnen ein ganzes Haus decken kann. In Neuholland sah ich Gänse- und Truthahnherden, die anstelle eines Hirtenhundes von einem Trompetenvogel gehütet wurden. Ich kenne die Gepflogenheiten sämtlicher Affen. Vom wilden Makaken angefangen, der Macaco Bravo genannt wird, bis zum Brüllaffen, der Macaco Barbado heißt. In Chile habe ich miterlebt, wie ein Meerkatzenweibchen die Jäger dadurch rührte, dass es ihnen sein Junges entgegenreckte. In Rio de Janeiro habe ich die Brasilianerinnen dabei beobachtet, wie sie sich abends mit Leuchtkäfern bestückte Gasekügelchen ins Haar taten, sodass ihre Frisuren aus Sternen zu bestehen scheinen. Wie zauberhaft! Diese wahren Geschichten glichen so sehr Märchen, dass sie Déruchette hellauf entzückten. Déruchette wird erwachsen. Und heiratet nicht. Sie wartet. Soll sie warten. Sie braucht einen Mann, der auch ein Mann für die Durande ist. Ich will beide Mädchen aufs Mal verheiraten. Meine Ehe hat auch Ebbe und Flut. Mess Lethierry hatte einen weiteren Fehler, einen recht großen. Er hasste, und zwar nicht eine Person, sondern eine Einrichtung, die Priesterschaft. Ob lutherisch, calvinistisch oder katholisch. Was haben Sie das Teufelsboot bekämpft und mir unter der Hand arg zugesetzt? Mess Lethierry hielt sich die Priester vom Leib. Die atheistische Hefe hatte Lethierry aus Frankreich mitgebracht. Déruchette? Ja, mein Vater? Heirate, wen du willst, wenn es nur kein Pfaffe ist. Hatte Miss Lethierry einmal einen Satz gesagt, blieb er ihm auch im Gedächtnis haften. Bei Déruchette war es genau umgekehrt. Sie vergaß sofort, was sie gesagt hatte. Sie war hübsch und in aller Unschuld nutzte sie ihre Schönheit aus. Sie verschenkte ein Lächeln so, wie ein Kätzchen einen Hieb mit der Pfote versetzt. Umso schlimmer für den Gekratzten. Schon war's vergessen. Bei Déruchette schwand die Erinnerung an Vergangenes dahin, wie der Schnee schmilzt. Die Sackpfeife. Gilliard hatte niemals mit Déruchette gesprochen. Er kannte sie nur von Ferne. So wie man den Morgenstern kennt. Was bedeuteten Frauen für Gilliard? Er selbst hätte es nicht zu sagen gewusst. Wenn er eine traf, hatte sie Angst vor ihm und er vor ihr. Nie war er der Galan eines dieser Bauernmädchen gewesen. War er allein auf einem Weg und sah eine Frau auf sich zukommen, verzog er sich. Er meinte sogar die Greise. An jenem Weihnachtsmorgen, als Déruchette lachend seinen Namen in den Schnee geschrieben hatte, kehrte er nach Hause zurück, ohne zu wissen, weshalb er überhaupt weggegangen war. In der Nacht fieberte er. Als er am helllichten Tag erwachte, galt sein erster Gedanke Déruchette. Und er empfand gegen sie einen heftigen Zorn. Dennoch suchte er ab jetzt jeden Tag die Nähe des Hauses Les Bravées. Einmal war Déruchettes Fenster offen und unbemerkt von ihr sah er sie am Klavier sitzen. Warum schrieb sie meinen Namen in den Schnee? Andern Tags trat Déruchette an ihr Fenster, um es vor dem Schlafengehen zu schließen. Plötzlich vernahm sie in der Tiefe des Dunkels eine Musik. Irgendjemand auf dem Hügel oder vielleicht noch weiter entfernt spielt Bonnie Dundee auf einer Sackpfeife. Déruchette war davon nicht sehr angetan. Die Äquinoktialstürme kündigen sich im Ärmelkanal zeitig an. Dies ist eine Meerenge, die den Wind zugleich hemmt und aufreizt. Bereits im Februar beginnen die Westwinde zu wehen und sie werfen die Wogen kreuz und quer. Die Schifffahrt wird unsicher. In der Tiefe der Wolken bläht das schwarze Antlitz des Sturms seine Backen. Neben dem Wind stellt auch der Nebel eine Gefahr dar. Die Nebel sind zu allen Zeiten der Schrecken der Seeleute gewesen. In bestimmten Nebeln schweben winzige Eiskristalle. Die in Gewittern auftretenden Nebel sind vielschichtig. Verschiedene Dünste von unterschiedlichem spezifischem Gewicht verbinden sich mit dem Wasserdampf, überlagern einander und bilden scharf abgetrennte Schichten heraus, die denen von Gesteinsformationen gleichen. Dadurch entstehen bis zu einem gewissen Grade elektrische und magnetische Spannungen. Kolumbus sagte, Nube abajo es muerte. Die tiefhängende Wolke ist der Tod. Als sich in dieser Nacht der Wind gelegt hatte, war Gilliard auf Fischfang gefahren, ohne sich mit seinem Boot allzu weit von der Küste zu entfernen. Als er bei steigender Flut gegen 2 Uhr nachmittags bei schönstem Sonnenschein zurückfuhr und dabei das Kuhhorn passierte, glaubte er im Aufriss des Stuhles Gildolmür einen Menschen zu erkennen. Er fuhr mit seiner Schaluppe näher heran. Da sitzt ein Mensch auf dem Felsenstuhl. Das Meer war schon so stark angestiegen. Beim Näherkommen sah Gilliard, dass der Mann eingeschlafen war. Schwarzer Rock. Er sieht aus wie ein Priester. Gilliard verlangsamte die Fahrt und es gelang ihm, an der Felswand anzulegen. Hey da! Wacht auf! Was macht ihr da? Ich schau mir nur alles an. Ich bin eben erst hier angekommen, hab gleich einen Spaziergang unternommen. Ich fand die Aussicht hier so bezaubernd. Ich war sehr müde und bin wohl eingeschlafen. 10 Minuten später und ihr werdet ertrunken. Um Himmels Willen. Springt hier herunter in mein Boot. Gilliard streckte seine Hand dem schwarzgewandeten Mann hin, der hurtig ins Boot sprang. Es war ein außerordentlich schöner junger Mann. Gilliard ergriff die Ruder und in 2 Minuten erreichte die Schaluppe den Schlupfhafen beim Haus Wegesende. Mein Herr, ich verdanke euch mein Leben. Es tut das schon. Seid ihr aus diesem Kirchspiel? Nein. Zu welchem Kirchspiel gehört ihr denn? Gilliard hob die rechte Hand, wies zum Himmel. Zu diesem hier. Erlaubt mir, dass ich euch meine Bibel als Dank anbiete. War doch nicht der Rede wert. Allmählich vergaß Gilliard diesen Neuankömmling, wusste nicht mehr, dass es den Felsenstuhl Gildolmür gab, und alles verschwand für ihn in der grundlosen Versenkung der Träumerei. Gilliards Abgrund war die Rüschette. Hey, Gilliard! Sieur Landois, was gibt es denn? Neuigkeiten! Wo denn? Geht zum Haus Le Bravé. Dort werdet ihr es erfahren. Der Revolver. Sieur Clubin war ein Mann, der seine Gelegenheit abpassen kann. Er war klein, gelbhäutig und stark wie ein Stier. Das Meer hatte ihn nicht zu bräunen vermocht. Sein Gedächtnis war von einer einzigartigen Unfehlbarkeit. Seine Pupille fotografierte förmlich ein Gesicht und bewahrte das Negativ auf. Ein Antlitz mochte noch so sehr gealtert sein. Clubin erkannte es wieder. Jeden Dienstag steuerte er die Durande von Guernsey nach Saint-Malo, verweilte dort 2 Tage, um seine Ladung aufzunehmen, und kehrte Freitagmorgen nach Guernsey zurück. Als an diesem Dienstag die Durande in Saint-Malo angelegt hatte, lag die Tamaulipas schon auf der Rede. Clubin stand auf der Brücke und überwachte das Landungsmanöver, als er an einer sehr einsamen Stelle am Strand zwischen 2 Felsen 2 Männer gewahrte, die sich unterhielten. Er richtete sein Fernrohr auf die beiden. Zuela mit einem neuen Passagier? Den kenne ich doch auch. Sehr interessant. Damals gab es in Hafennähe einen kleinen Gasthof, die Auberge Jean. Die Zöllner von Binique trafen sich dort mit den Zöllnern von Saint-Malo. Auch die Schiffskapitäne kamen in die Auberge Jean, aßen aber an einem anderen Tisch. Sieur Clubin war an beiden Tischen gern gesehen. Dem Kapitänstisch präsidierte Monsieur Gertrais Gaboureau. Er war weniger ein Mensch als ein Barometer. Sein langjähriger Umgang mit der See hatte ihn zu erstaunlich unfehlbaren Wetterprognosen befähigt. Er war der Arzt der Brisen und Böen. Er horcht den Wind ab. Er fühlt der Woge den Puls. Zur Wolke sagte er, zeige mir deine Zunge. Selten war der Gesprächsstoff am Tisch der Kapitäne identisch mit dem am Tisch der Zöllner. Doch genau dieser Fall trat in diesen ersten Februartagen ein, an welchem Zeitpunkt wir in unserer Erzählung gelangt sind. In 10 Tagen sticht der Verbrecher wieder in See. Dann sind wir ihn los. Der Dreimaster Tamaulipas, der unter Kapitän Suela aus Chile gekommen war und wieder dorthin zurückkehren sollte, erregte die Aufmerksamkeit an den beiden Tischen. Die Kapitäne sprachen über seine Ladung und die Zöllner über seine Schliche. Kapitän Suela war dadurch reich geworden, dass er jedermann zu Diensten war. Er verhilft Bankrotteuren und politisch Verfolgten, gleich welcher Couleur, zur Flucht, wenn sie nur gut zahlen. Die Polizei ist gewarnt und hat ein wachsames Auge auf ihn. Suela kam bisweilen zum Essen in die Auberge Jean. Sieur Clubin saß hin und wieder mit ihm zusammen. Aus der Kenntnis des Bösen kann man Gutes gewinnen. Der Lotse muss den Piraten ausloten, denn dieser ist auch eine Klippe. Dagegen ließ sich nichts einwenden. Jeder Mann gab Kapitän Clubin recht und an seinem Ruf war nicht zu rütteln. Er ist lauter und klar wie ein Kristall. Und ein Kristall nimmt einfach keine Flecken an. Das Vertrauen, das er genoss, war der Lohn für ein langes, rechtschaffenes Leben. Und fester kann ein Ruf nicht begründet sein. Als die Nacht angebrochen war, suchte Clubin den Waffenhändler in der Rue Saint-Vincent auf und führte folgendes Gespräch mit ihm. Wisst ihr, was ein Revolver ist? Ja, das ist eine amerikanische Erfindung. Das ist eine Pistole, die immer wieder anfängt zu sprechen. In der Tat. Sie hat Frage und Antwort parat. Ich hätte gerne einen Revolver mit 6 Läufen. Ich führe diesen Artikel noch nicht. Der ist gerade erst herausgekommen. In Frankreich begnügt man sich noch mit der einfachen Pistole. Teufel auch. Hab doch ein wenig Geduld, Monsieur Clubin. Wozu? Ich meine, gehört zu haben, dass in Saint-Malo gerade eine angeboten wird. Eine Gelegenheit. Wo da? Ich erkundige mich. Wann erhalte ich eure Antwort? Wenn ihr das nächste Mal hier seid. Sagt niemandem, dass er für mich ist. Sieur Clubin belud die Durande mit einer stattlichen Zahl von Ochsen und ein paar Passagieren und trat wie gewöhnlich am Freitagmorgen die Rückfahrt nach Guernsey an. Als das Schiff auf offener See war, begab sich Clubin in seine Kabine und holte aus seinen Besitztümern ein Felleisen hervor, in das er einige Kleidungsstücke und Proviant für 8 Tage packte. Nach seiner Ankunft in Guernsey ging Clubin nach Torteval zum Geisterhaus, blieb dort 36 Stunden und kam ohne sein Felleisen zurück. Pleinmont, unweit von Torteval, liegt an einer der 3 Ecken von Guernsey. Dort findet sich am äußersten Ende des Kaps ein hoher, grasbewachsener Bergkamm mit einem einzelnen Haus. Es ist ganz vom Meer umschlungen und herrlich gelegen, was es umso unheimlicher macht. Rätselhaftigkeit und heiliger Schrecken wohnen diesen Mauern inne. Von dem Bergkamm aus, auf dem das Haus steht, sieht man im Südwesten, 1 Meile von der Küste entfernt, die Anoa-Klippen. Sie sind berüchtigt. Heimtückisch lauern sie den Schiffen in der Nacht auf. Es ist schwierig, jedoch nicht unmöglich, die Strecke von der Enge der Anoa-Klippen bis Pleinmont schwimmend zu bewältigen. Also, ist es abgemacht? Abgemacht. Ein Mann wird hier warten und kann mit Blasquito nach England gehen. Gegen Bezahlung. Gegen Bezahlung. Blasquito wird den Mann in seiner Barke aufnehmen. Ohne nachzufragen, aus welchem Lande er ist? Das geht uns nichts an. Ohne nach seinem Namen zu fragen? Man fragt nicht nach dem Namen, sondern wiegt die Börse. Gut. Der Mann wird in diesem Hause warten. Am darauffolgenden Dienstag war Sieur Clubin wie gewöhnlich mit der Durande in Saint-Malo zurück. Die Tamaulipas lag noch immer auf der Rede. Nun, wann fährt denn eigentlich diese Tamaulipas? Übermorgen, Donnerstag. An diesem Abend speiste Clubin an dem Tisch der Küstenwächter. Und gegen seine Gewohnheit entfernte er sich nach dem Nachtessen. Um Mitternacht kehrte er zurück. Guten Abend, werte Frau. Wir kommen wegen der bewussten Sache. Seid ihr der Waffenschmied? Ja. Zeigt her. Hier. Die Frau zog eine Waffe hervor, die zu dieser Zeit in Europa noch eine Rarität war. Einen Revolver. Wie viel? Das Ding kommt aus Amerika. Wie viel? Er hat 6 Läufe. Na schön. Wie viel? 6 Läufe, das macht 6 Louis d'Or. Sagen wir 5? Unmöglich. Wir wollen doch miteinander ins Geschäft kommen. Also, seien wir doch vernünftig. Ist das Ding gut? Bestens. Dann zahle ich die 6 Louis. Am folgenden Tag, einem Donnerstag, trug sich bei Saint-Malo auf der Landspitze des Décollet, an einer Stelle, wo die Steilküste hoch und das Meer tief ist, ein tragisches Ereignis zu. Etwa gegen 4 Uhr nachmittags stand ein Mann in weitem Uniformmantel, dessen eckiger Faltenwurf verriet, dass er wahrscheinlich eine Waffe darunter trug, auf besagter Klippe. Mit der linken Hand umfasste der Mann seinen rechten Ellbogen. Ein Auge war zugekniffen, das andere war mit einem Fernrohr bewehrt. Was der Mann im Visier hatte, war ein Schiff auf offener See, das in der Tat ein eigenartiges Manöver vollführte. Es war ein Dreimaster, der vor kaum einer Stunde den Hafen von Saint-Malo verlassen hatte und nun hinter den Bonquetiers seine Fahrt stoppte. Der Küstenwächter war so vertieft in die gewissenhafte Beobachtung der offenen See, dass es ihm nicht eingefallen war, den Felsen seitlich und unterhalb von ihm zu untersuchen. Allem Anschein nach hatte sich dort, in einer Felsnische, ein Mann schon vor dem Eintreffen des Küstenwächters versteckt. Plötzlich schien sich die Aufmerksamkeit des Küstenwächters noch zu verdoppeln. Er linste angestrengt auf den Dreimaster. Von diesem hatte sich ein schwarzer Punkt gelöst. Ein Boot. Es war mit einigen Seeleuten besetzt, die energisch auf das Land zuruderten. In diesem Augenblick kam der Mann aus seinem Versteck. Langsam hob er die geballten Fäuste und dann sausten jählings seine Unterarme gegen die Schultern des Küstenwächters. Der Stoß war verheerend. Der Küstenwächter hatte nicht einmal Zeit, einen Schrei auszustoßen. Wie ein Stein fiel er ins Wasser. Der Polizist, der ist nicht mehr. Er gab am Meer sein Leben her. Und vor einer Viertelstunde war der Mann noch ganz... Aha. Ihr seid es. Rantaine. Guten Tag. Ihr habt soeben einen Menschen getötet. Rantaine drehte sich um und sah etwa 15 Schritte hinter sich einen kleinwüchsigen Mann stehen, der einen Revolver in der Hand hatte. Wie ihr seht, Sieur Clubin. Ihr kennt mich. Ihr habt mich doch auch erkannt. Was steht zu Diensten? Es liegt jetzt genau 10 Jahre zurück, als ich euch zum letzten Mal gesehen habe. Ihr habt gewiss gute Geschäfte gemacht. Rantaine machte einen Schritt auf Clubin zu. Er vernahm ein kurzes, klackendes Geräusch. Das war Clubin, der den Hahn seines Revolvers gespannt hatte. Stellt euch wieder dorthin, wo ihr wart, Rantaine. Vor so einem Gerät wird man wieder zu einem Kind. Die Situation ist folgende. Wir haben zur Rechten, ca. 300 Schritte von hier in Richtung Saint-Henogar, einen weiteren Küstenwächter, der noch lebendig ist. Und zur Linken, nach der Seite von Saint-Lunaire, eine Zollwache. Der Felsen ist umstellt. Unmöglich zu entkommen. Und am Fuß der Klippe ist eine Leiche. Ihr tragt amerikanische Beinkleider mit 2 Taschen. In der einen befindet sich eure Uhr. Die könnt ihr behalten. Danke, Sieur Clubin. In der anderen Tasche ist eine kleine Dose aus Eisenblech. Das ist eine alte Matrosentabaksdose. Zieht sie aus der Tasche und werft sie zu mir herüber. Aber das ist Diebstahl. Es steht euch frei, die Wachen zu rufen. Einigen wir uns, Sieur Clubin. Ich bitte euch die Hälfte. Ihr missversteht mich. Was ihr Diebstahl nennt, nenne ich Rückerstattung. Vor 10 Jahren habt ihr aus der Geschäftskasse von Miss Lethierry 50.000 Francs mitgenommen. Diese 50.000 Francs machen heute, inklusive der Zinsen für 10 Jahre, 81.666 Francs und 66 Centimes. Gestern wart ihr bei einem Wechsler. Ihr habt ihm 76.000 Francs in französischen Banknoten gegeben und habt dafür 3 englische 1.000-Pfund-Noten und etwas Kleingeld erhalten. Der Wechselschlag der Ruder war nun deutlicher zu hören. Das Boot war nicht mehr fern. Ihr habt die 3 Banknoten in der Tabaksdose verwahrt, die ihr in eure rechte Hosentasche gesteckt habt. Im Namen von Miss Lethierry werde ich mich mit diesen 75.000 Francs begnügen. Werft mir die Tabaksdose zu. Rantaine öffnete seine Tasche, zog eine kleine Dose hervor und warf sie Clubin zu. Das Rudergeräusch hörte plötzlich auf. Das Boot hatte am Fuß der Klippe angelegt. Am Donnerstagabend kehrte Clubin spät in die Auberge zurück. Einer der Gründe dafür war, dass er vor seiner Heimkehr noch einen Abstecher zu einem Wirtshaus gemacht hatte. Er kaufte in einer abgelegenen Kneipe, wo ihn keiner kannte, eine Flasche Branntwein. Dann stattete er der Durande einen Besuch ab, um sich zu überzeugen, dass für die Abfahrt am nächsten Morgen alles in Ordnung war. Als Clubin in der Auberge Jean eintraf, fand er dort nur noch den alten Überseekapitän Gertrais Gaboureau. Goodbye, Kapitän Clubin. Bonsoir. Na, nun ist die Tamaulipas ja abgefahren. Ach ja? Ich hab nicht drauf geachtet. Hat sich dünn gemacht, Zuela. Und? Wohin geht er? Zum Teufel. Ganz gewiss. Und ihr, Kapitän Clubin? Fahrt ihr denn morgen? Ja. Morgen ist mein Tag. Ich an eurer Stelle würde nicht fahren. Die Hunde riechen nach nassem Fell. Die Seevögel kreisen schon seit 2 Nächten um den Leuchtturm. Die Sonne ist schmutzig untergegangen. Mein Sturmglas prophezeit auch nichts Gutes. Morgen wird es starken Nebel geben. Ich rate euch, abzufahren. Ich danke euch, Kapitän Gaboreau, aber ich muss und werde pünktlich fahren. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Der betrunkene Steuermann und der nüchterne Kapitän. Am Freitagmorgen ging die Duronde nach Guernsey ab. Um 9 Uhr verließ sie Saint-Malo bei klarem Wetter. Es waren 6 Passagiere an Bord. Die Duronde hatte, außer ihrem Kapitän, 7 Mann Besatzung. Keine Spur von Nebel. Der Steuermann Tongrui besaß eine altadlige Eigenschaft. Er trank. Jeder Trunkenbold, der sich nicht im Zaum halten kann, hat sein Geheimversteck. Und fast jeden Abend stattete er dieser Vorratskammer einen verliebten Besuch ab. In der jetzigen Nacht hatte Tongrui ganz unverhofft eine Flasche Branntwein vorgefunden. Na, wo kommst du denn her? Na? Sagst nichts? Dich müssen wir aber noch besser verstecken. Clubin trug unter seinem Hemd stets einen ledernen Reisegürtel, worin er für den Notfall 20 Guineen aufbewahrte. Auf der Innenseite des Gürtels stand sein Name, Sieur Clubin, mit fetthaltiger, unauslöschlicher Lithographentinte geschrieben. Als er am Morgen seiner Abreise aufstand, steckte er die Blechdose mit den Banknoten im Wert von 75.000 Francs in den Gürtel. Nie hatte sich die Durande besser durchs Meer gearbeitet als am jetzigen Tag. Sie funktionierte vortrefflich. Gegen 11 Uhr kam eine frische Brise aus Nord-Nordwest auf. Nach und nach, als dächte jeder nur daran, den sicheren Hafen zu erreichen, leerte sich das Meer. Man konnte nicht sagen, dass die Durande ganz und gar ihren gewohnten Kurs einhielt. Tongrui war, in seinem jetzigen Zustand, weder sehr sicher auf den Beinen, noch war er seines Armes ganz mächtig, sodass der wackere Steuermann oftmals im Zickzack fuhr, was die Fahrt verzögerte. Der Wind hatte sich nun fast vollständig gelegt. Eine kleine Nebelflocke in der Ferne hatte sich inzwischen vergrößert und nahm jetzt am Horizont schon einen Kreisabschnitt von 15 Grad ein. Obwohl es nicht einmal Mittag war, bekam die Sonne einen matten Glanz. Ich glaube, das Wetter wird sich ändern. Vielleicht gibt es Regen. Oder Nebel. Du bist ja betrunken! Sieur Clubin pflegte niemanden zu duzen. Dass er Tongrui derart barsch ansprach, deutete darauf hin, dass er stark erzürnt war. Trunkenbold! Der Nebel hatte sich ausgebreitet und nahm jetzt fast die Hälfte des Horizontes ein. Ganz allmählich ergriff er Besitz vom Ozean. Das Schiff steuerte auf ihn zu. Er wirkte wie eine gewaltige, undeutliche und in Bewegung befindliche Steilküste. Sie war von dem Schiff noch etwa eine halbe Meile entfernt. Mehr Dampf! Und nach Osten abdrehen! So fuhr man eine Weile längs der Nebelwand hin. Doch sie kam weiterhin näher. Das ist vielleicht ein dreister Nebel. Eine waschechte Sauerei auf See. Der kann einem schon die Überfahrt vermiesen. Einige Minuten später tauchte die Duronde in die Nebelbank ein. Schlagartig wurden alle von einem Frösteln erfasst. Von der fast ungekräuselten Meeresfläche ging eine bedrohlich kalte Ruhe aus. Kapitän Clubin, geben wir nicht zu viel Dampf. Was soll man da machen? Die Zeit, die uns dieser Säufer von Steuermann gekostet hat, muss wieder aufgeholt werden. Das ist wahr, Kapitän Clubin. Ich beeile mich anzukommen. Der Nebel reicht gerade. Die Dunkelheit wäre des Guten zu viel. Wir haben einen ausgezeichneten Kapitän. Gegen 2 Uhr war der Nebel so dicht, dass der Kapitän die Kommandobrücke verlassen und sich zum Steuermann begeben musste. Auf Deck herrschte eine Art milchig-weiße Düsternis. Man sah weder Himmel noch Meer. Wir haben hier einen ganz verflixten Nebel, der mächtig viel Unheil anrichten kann. Wozu sind diese Unglücke überhaupt gut? Man möchte meinen, dass auf der Erde alles aus dem Ruder läuft. Es ist offenkundig, mein lieber Herr, dass der liebe Gott nicht mehr die Regierungsgewalt innehat. Und dass sein Stellvertreter, ein Kerl mit Spatzenhirn und Spatzenflügeln, seine Geschäfte führt. Psst! Passt auf, mein Herr, was ihr sagt! Wir befinden uns hier auf dem Meer. Und ein frommer Kapitän ist da dazu. Dass man überhaupt vorankam, bemerkte man nur an der zunehmenden Unbehaglichkeit. Der Nebel hatte den Ozean gleichsam stillgelegt. In diesem Schweigen hatte das Röcheln des Dampfers etwas Beunruhigendes und Klagendes. Kunstfahrt! Du steuerst falsch! Du boxst ein Schiffbruch ein! Und er ergriff selbst das Steuerruder. Jetzt sind wir gerettet! Keine Zeit zu verlieren! Der Säufer hat uns in Verzug gebracht! Das Meer erwachte unter der Nebeldecke aus seinem Schlummer. Mehr Dampf! Ein Passagier aus Guernsey stand mit seinem Fernrohr bewaffnet auf dem Vorderdeck des Fahrzeuges. Kapitän Clubin, wendet das Schiff! Warum? Ich bin sicher, ganz in der Nähe einen hohen Felsen gesehen zu haben. Es ist der große Anwar! Ihr habt nur eine dichtere Nebelbank gesehen! Nein, es ist der große Anwar! Wendet sofort! Um Himmels Willen! Clubin riss das Steuerruder herum. Ein Krachen war zu hören. Selbst im Traum könnte es kaum ein schaurigeres Geräusch geben als das, wenn eine Schiffsflanke auf offenem Meer auf eine unterseeische Klippe trifft und zerreißt. Wir sind verloren! Niemand ist verloren! Ruhe an Bord! Captain, das Wasser wird in 10 Minuten die Speigatten erreichen. Wie lange kann die Maschine noch arbeiten? 5 oder 6 Minuten. Ich war am Steuerruder. Ihr habt den Felsen beobachtet. Auf welcher der Anwar-Klippen sind wir? Auf dem Hof! Vorhin bei der Aufhellung habe ich genau die Mauve erkannt. Wenn wir auf der Mauve sind, haben wir Backboards den großen Anwar und Steuerboards den kleinen Anwar. Wir sind 1 Meile vom Land entfernt. Die Pans zu Wasser lassen! Abscharken! Alle zusammen! Und die Panz war im Meer. Im selben Moment standen die Schaufelräder der Durande still. Der Kesselraum war abgesoffen. Die Passagiere glitten die Leiter hinab und ließen sich ins Rettungsboot fallen. Inzwischen hatte Kapitän Clubin die Schiffspapiere und Instrumente zusammengepackt. Er nahm den Kompass aus seinem Häuschen und übergab alles Tongoi. Jetzt stoßt ab. Und ihr, Kapitän? Ich bleibe. Kommt mit uns, Kapitän. Ich bleibe. Alles ist meine Schuld. Nicht eure. Es ist nicht gerecht, dass ihr zurückbleibt. Ich bleibe. Der Sturm heute Nacht wird das Schiff in Stücke reißen. Ich werde es nicht verlassen. Tongrui, ich verzeihe euch. Stoßt ab. Sie fuhren los. Alle Hände, die nicht ruderten, reckten sich dem Kapitän entgegen. Ein Hoch dem Kapitän Clubin. Ein bewunderungswürdiger Mann. Das ist der ehrenwerteste Mann auf dem ganzen Meer. Wenn ich mehr Mumm hätte, wäre ich bei ihm geblieben. Als Sieur Clubin sich auf der Klippe sah, inmitten des Meeres und des Nebels, dem Tod anheimgegeben, allein zwischen der steigenden Flut und der hereinbrechenden Nacht, da empfand er eine tiefe Freude. Ich habe es geschafft. Mein Traum ist wahr geworden. Preisgegeben zu sein, heißt befreit zu sein. Er war auf den Anwar-Felsen, 1 Meile vom Land entfernt, und er hatte 75.000 Franc bei sich. Ein raffinierterer Schiffbruch war nie bewerkstelligt worden. Alles war vorausgeplant. Kein Fehler ist mir unterlaufen. Clubin war von Jugend an von einer Idee besessen. Als ein ehrlicher Mann gelten. Und dann mein Spiel machen. Die entscheidende Partie abwarten. Zwischendurch den Einsatz verdoppeln, auf den Dreh kommen und den richtigen Moment wittern. Nicht zögerlich herumtasten, sondern zupacken, einen Coup landen. Und zwar nur einen einzigen. Alles einstreichen und die Schwachköpfe weit hinter mir lassen. Die Begegnung mit Rantaine war für ihn wie eine Erleuchtung gewesen. Im Nu hatte er seinen Plan gemacht. Rantaine selber wieder abkassieren. Der Schurke, den Clubin in sich unterdrückt hatte, war nun zum Ausbruch gelangt. Ich bin frei! Ich bin reich! Die steigende Flut würde die Durande stützen. Außerdem brauchen die Schwachköpfe in ihrem Rettungsboot ein bisschen Zeit, sich zu verziehen. 30 Jahre hatte die Heuchelei schwer auf diesen Mann gelastet. Er hatte bisher das Phantom der Redlichkeit abgegeben, wo er doch das Gespenst des Verbrechens war. Dieser Widerspruch war sein Schicksal. Die Tugend wurde für ihn zu etwas Erstickendem. Sein Leben lang hatte er die Lust verspürt, in die Hand zu beißen, mit der er seinen Mund verschloss. Stattdessen musste ich sie immer wieder küssen. Zu lügen und zu leiden ist eins. Innere Schlechtigkeit, die mit einem vorzüglichen Ruf garniert ist. Andauernde Irreführung und das wahre Ich verstecken. Nichts ist schwieriger. Nichts ist qualvoller. Clubin glaubte, mit voller Überzeugung unterdrückt worden zu sein. Nach welchem Recht war er denn nicht reich geboren? Warum verdammt man mich auf diese Weise zu diesem quälerischen Schmeicheln? Kriechen, Beifall hecheln zu diesem ewigen Streben nach Liebe und Achtung. Warum muss ich über meinem eigenen Gesicht Tag und Nacht eine Maske tragen? Endlich hatte Clubins Stunde geschlagen. Er übte Rache. An allen und allem! Jetzt war Clubin in Freiheit. Was man für seinen Tod hielt, war sein Leben. Der wahre Clubin streifte die Hülle des Falschen ab. Mit einem Fußtritt hatte er Rantaine ins Nichts gestürzt, Lethierry in den Ruin, die menschliche Gerechtigkeit in die Finsternis. Das Urteil der anderen, ja der ganzen Menschheit, hatte er in die Irre gehen lassen. Ich habe soeben die Welt aus dem Weg geräumt! Er gab sich dem Rausch der Schamlosigkeit hin. Ich bin ein Schurke, ihr Idioten! Er würde schwimmend die Küste erreichen. Nachts käme er in Pleymont an, würde die Steilküste erklimmen, sich direkt zum Geisterhaus begeben. In dem Haus lag dann sein Felleisen mit trockenen Kleidern und Lebensmitteln bereit. Dort kann ich in Ruhe abwarten, bis in 8 Tagen Blasquito vorbeikommt. Im Übrigen war jetzt der Augenblick gekommen, sich ins Meer zu stürzen. Die anderen waren weit weg. Eine einzige Meile trennt mich vom Land. Als Clubin in seinen Träumereien an diesen Punkt gelangt war, zerriss der Nebel. Vor ihm tauchte der schreckliche Douvre-Felsen auf. Verstört betrachtete Clubin ihn. Unmöglich, sich angesichts dieser unförmigen Silhouette zu täuschen. Die Douvre-Zwillinge ragten in ihrer ganzen Hässlichkeit empor. Und zwischen ihnen klaffte wie eine Falle ihre Klamm. Gleich einer ozeanischen Mördergrube. Der Nebel hat sie verborgen, als sei er ihr Komplize. Clubin hatte im Nebel einen falschen Kurs eingeschlagen. Ich bin nach Westen abgekommen. Ich habe mich getäuscht. Die Durande war von einer unterseeischen Klippe durchbohrt worden und lag einige Kabellängen von den Douvre-Felsen entfernt. Die Douvre-Felsen anstatt die Anua. Statt einer Meile zum Strand 5 Meilen. Es ist unmöglich, diese Strecke schwimmend zu bewältigen. Unterdessen war Wind aufgekommen und zerriss den Nebel. Ein Chaos unförmiger Fetzen und Schwaden trieb auf den Horizont zu. Das gesamte Meer kam wieder zum Vorschein. Clubin schaute in die Weite. Die Situation war hoffnungslos. Diese finstere Seele war es nicht. Die Schiffe, die während des Nebels beigedreht oder geankert hatten, werden jetzt ihre Fahrt wieder aufnehmen und sich am Horizont zeigen. Und tatsächlich tauchte ein Segel auf. Es fuhr von Osten nach Westen. Noch vor Ablauf einer halben Stunde würde es recht nah an den Douvre-Felsen vorbeisegeln. Ich bin gerettet. Schon seltsam, wie leicht ein Schurke geneigt ist zu glauben, dass er den Erfolg gepachtet hat. Eine menschliche Gestalt, die auf dem Felsplateau stehend Notzeichen gibt, hebt sich dunkel vor der Dämmerungshelle ab und kann bemerkt werden. Man wird ein Boot losschicken, um den Schiffbrüchigen aufzunehmen. Das Felsplateau war nur 200 Faden entfernt. Es schwimmend zu erreichen war ein leichtes. Es gilt keine Minute zu verlieren. Clubin konnte von dem hochragenden Hinterdeck des Schiffes direkt in die See springen und losschwimmen. Er zog seine Kleider aus. Auf dem Schiff gedachte er, andere zu bekommen. Er war nun nackt bis auf den Ledergürtel. Er schnallte ihn fest, tastete noch einmal nach der Blechdose, maß mit den Augen die Richtung, die er zwischen den Brechern und Wellen einschlagen musste, um das Felsplateau zu erreichen, und stürzte sich dann mit einem Kopfsprung ins Wasser. Er tauchte tief ein, erreichte den Grund, schwamm ein kleines Stück an den unterseeischen Felsen vorbei, stieß sich dann ab, um wieder die Oberfläche zu erreichen. In diesem Augenblick fühlte er sich am Fuß gepackt. Es ist unklug, ein Buch zu befragen. Einige Minuten nach seinem kurzen Gespräch mit Sieur Landois eilte Gilliatt zum Haus Le Bravé. Seine Beunruhigung war so stark, dass er nicht einmal Angst hatte, das Haus zu betreten. Sicher wisst ihr jetzt, was passiert ist. Nein. Ich habe es euch auf der Straße nicht zurufen wollen. Was ist denn? Die Durande ist verloren. Der Saal war voller Menschen. Sie bildeten Gruppen und sprachen leise wie im Zimmer eines Kranken. Mess Lethierry war mit dem Rücken gegen die hintere Wand gelehnt. Es ist zu spüren. Ist zu sehen, dass in diesem Mann sein ganzes Leben zusammengebrochen ist. Seine Seele ist untergegangen. Armer, alter, braver Mann. Die Ruchette saß weinend neben ihm auf einem Stuhl und hielt in ihren beiden Händen eine Faust von Mess Lethierry. Die Durande hat etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang infolge des Nebels an den Douvre-Felsen Schiffbruch erlitten. Mit Ausnahme des Kapitäns, der sein Schiff nicht verlassen wollte, haben sich Passagiere und Mannschaft gerettet. Ein nach der Auflösung des Nebels plötzlich ausgebrochener Sturm aus Südost ließ sie beinahe ein zweites Mal scheitern und trieb sie über Guernsey hinaus in die offene See. In der Nacht haben sie das Glück gehabt, die Kaschmir zu treffen, die sie aufnahm und nach Saint-Pierre-Port brachte. Alles ist die Schuld des Steuermannes Tanguy. Der sitzt jetzt im Gefängnis. Auf dem Tisch sah man die Schiffspapiere und den Kompass der Durande, die Clubin im Augenblick der Abfahrt übergeben hatte. Eine kleine Handlung voller Größe. Gegen Morgen hörte ich Ochsengebrüll mitten auf dem Meer. Ochsen gehören nicht ins Meer, also haben wir darauf zugesteuert. Dann haben wir die Durande bei den Douvre-Klippen gefunden. Der Wind war weitgehend abgeflaut, sodass ich nah genug herankommen konnte. Ich rief. Das Muhen des Viehzeugs war die einzige Antwort. Ich bin absolut sicher, dass sich niemand an Bord der Durande befand. Man hätte dort ausharren können. Zwei Gewissheiten gingen aus diesem Bericht hervor. Clubin war von einem anderen Schiff gerettet. Die Durande war verloren. Der Kapitän der Gilles Thiel hatte der letzten Phase des Schiffbruches beigewohnt. Die spitze Felsnadel, welche die Durande wie ein Nagel durchbohrte, hatte sie die ganze Nacht lang dem Ansturm des Unwetters gegenüber verteidigt, als wollte sie das Wrack für sich behalten. Doch am Morgen, als die Gilles Thiel sich von der Durande entfernen wollte, war eine dieser Sturzwellen aufgetreten, die gleichsam die letzten Wutausbrüche eines Unwetters sind, hatte die Durande hochgehoben, vom Felsen losgerissen und mit der Schnelligkeit und Geradlinigkeit eines dahinsausenden Pfeils zwischen die beiden Douvre-Felsen geschleudert. So war sie abermals festgenagelt. Doch nun dauerhafter als auf der unterseeischen Klippe. Sie ist dem Toben von Wind und Wellen völlig schutzlos ausgeliefert. Das Meer macht sich jetzt daran, die Durande völlig zu zerfetzen. Der Kapitän der Gilles Thiel hatte das Wrack mit seinem Fernglas untersucht. In dieser ganzen Verwüstung schien die Maschine beinahe unversehrt geblieben zu sein. Ich kann versichern, dass der Kolderstock keinen argen Schaden erlitten hat. Die Schiffsmasten sind fort, aber der Schornstein hat widerstanden. Die Radgehäuse haben gelitten und die Ummantelungen sind zerquetscht. Doch scheinen die Räder selbst nicht eine Schaufel verloren zu haben. Die Maschine ist intakt. Das ist meine feste Überzeugung. Da Clubins Rettung gesichert schien und der Rumpf der Durande dem Untergang geweiht war, kreisten alle Gespräche um die Maschine. Das ist eine tüchtige Gevatterin. Die taugt was. Sie muss es schlau angefangen haben, sich mit 2 oder 3 Schrammen aus der Affäre zu ziehen. Die Maschine war das Kernstück. Nur der Verlust der Maschine wäre unersetzlich gewesen. Die Maschine zu retten, würde die Katastrophe in gewisser Weise beheben. Die Maschine retten. Das war leicht gesagt. Aber wer würde das übernehmen? Ist das überhaupt möglich? Ein Schiff samt Besatzung zu Bergungsarbeiten nach dem Felsen zu schicken, ist ein schieres Unding. Es ist die Zeit heftiger Stürme. Der erste Orkan wird die Ankerketten an den Graten der unterseeischen Klippen zersägen und das Schiff wird an den Felsen zerschellen. Dann hätte man dem ersten Havaristen einen zweiten nachgeschickt. Es kann also nur ein einzelner Mann zur Rettung der Maschine zu den Felsen fahren. Und der muss Matrose und Schmied in einer Person sein. Nur ein Verrückter kann das wagen. Nein, es ist alles aus. Der Mann, der dorthin geht und die Maschine zurückbringt, der existiert nicht. Und wenn er existieren würde... Dann würde ich ihn heiraten. Ihr würdet ihn heiraten? Déruchette wird ihn heiraten. Ich gebe dem lieben Gott mein Ehrenwort darauf. In den folgenden 24 Stunden fand Mess Lethierry keinen Schlaf. Aß nicht, trank nicht, küsste Déruchettes Stirn. Gibt es Nachricht von Clubin? Nein, mein guter Vater. Ich schreibe ans Gericht. Ich erhebe keine Anklage. Sie sollen Tanguy in Freiheit setzen. Das Leuchten, das zeitweilig Lethierrys Blick durchzogen hatte, war erloschen. Seine Augen zeigten denselben düsteren Ausdruck wie zu Beginn der Katastrophe. Déruchette war in Sorge um ihn und hatte ein paar Strümpfe, an denen er während des Eintreffens der Katastrophennachricht gestrickt hatte, wortlos neben ihn auf den Tisch gelegt. Du hältst mich wohl für verblödet. Solche Steckenpferde kann man pflegen, wenn man glücklich ist. Nachmittags, kurz vor der Teestunde, öffnete sich die Tür und 2 schwarz gekleidete Männer traten ein, ein alter und ein junger. Ihre Kleidung wies die beiden als Geistliche aus. Auf Anhieb überraschte den Betrachter an dem jungen Mann, dass der tiefe Ernst in seinem Blick offenbar seinem Geist entsprang. Dieser geistige Ernst erlaubt die Leidenschaft und steigert sie. Dieser junge Mann war vor allem anderen schön. Der ältere Herr war niemand anderes als der Dr. Jacquemin Hérode. Mess Lethierry war vollständig in Gedanken versunken. Da ich nun zum Stellvertreter des Bischofs von Winchester und zum Dechanten der Insel ernannt wurde, werde ich Saint-Sampson verlassen müssen. Ich bin gemäß unseres Brauches gekommen, um meinen Nachfolger im Kirchspiel, den neuen Pfarrer von Saint-Sampson, Ehrwürden Joé Ebenezer Caudray, einzuführen. Déruchette erhob sich. Der junge Priester verbeugte sich. Mess Lethierry betrachtete den jungen Mann. Schlechter Matrose. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass ein besonderes Ereignis vorgefallen ist. Die Durande hat Schiffbruch erlitten. Ich komme als Seelenhirte, um Trost und Rat zu spenden. Dieser Schiffbruch ist ein Unglück und doch wieder ein Glück. Prüfen wir uns. Hat uns der Wohlstand nicht aufgebläht? Man soll die Unglücke nicht übel aufnehmen. Mess Lethierry, ihr seid ruiniert. Na und? Reich sein heißt in Gefahr sein. Man hat falsche Freunde. Verarmt man, entfernen sie sich. Solus Eris. Donnerlittchen, es ist meine Schuld. Was wollt ihr damit sagen? Es ist meine Schuld, weil ich die Durande am Freitag heimfahren ließ. Mess Lethierry, es ist kindisch, an den Freitag zu glauben. Der Freitag ist ein Tag wie jeder andere und oft sogar ein Glückstag. Nach diesen Worten verabschiedete er sich. Sein Begleiter Ebenezer tat desgleichen. Mess Lethierry, wir werden nicht voneinander scheiden. ohne eine Stelle aus der Heiligen Schrift zu lesen. Ehrwürden Shagma Erod hakte die Schließen seiner Bibel auf und ließ seinen Fingernagel aufs Geratewohl zwischen zwei Seiten gleiten. Isaak aber war zur Abendzeit auf das Feld gegangen, um zu beten, und hob seine Augen auf, und siehe, Kamele kamen. Und Rebekka hob ihre Augen auf und sah den Isaak. Da sprang sie vom Kamel und nahm den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte er Rebekka in die Hütte seiner Mutter, und sie ward sein Weib, und er gewann sie lieb. Ebenezer und Berichet sahen einander an. Die Arbeiter des Meeres. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo. Aus dem Französischen von Rainer G. Schmidt. Teil 2. Gilead, der Durchtriebene. Die Klippe. Als der Tag zu dämmern begann, konnten die Augen eines unbekannten Wesens inmitten des Meeres zwei Dinge erkennen, deren Abstand zueinander sich verringerte. Das eine war ein Segelboot, das einen Mann trug, Gilead. Das andere Ding ragte als eine befremdliche Gestalt, reglos, kolossal, schwarz, aus den Wogen hervor. Zwei hohe Pfeiler hoben eine Art waagrechten Querbalken in die Luft. Diese beiden Pfeiler waren die Douvres-Klippen. Die Masse zwischen ihnen war die Durande. Grausam zu schauen war diese Klippe, wie sie ihre Beute festhielt und herzeigte. Die Haltung dieser Felsen hatte etwas Trotziges. Sie schienen auf die Herausforderung zu warten. Der Wind war abgeflaut. Von der hohen See kam ein Gemurmel, das dem Summen von Bienen ähnelte. Gewöhnlich führt das Meer seine Schläge im Verborgenen aus. Es hält sich gerne bedeckt. Sehr selten macht es seine Geheimnisse offenbar. Es macht ein Schiff zum Wrack und lässt es verschwinden. Schamhaft verschlingt es das Zerstörte. Die Welle ist eine Heuchlerin. Sie tötet, stiehlt, unterschlägt. Weiß von nichts und lächelt. Sie brüllt und tobt, dann kräuselt sie sich wie die Wolle eines Lamms. Nichts dergleichen hier. Die Douvres-Felsen stemmten die tote Durande mit triumphierender Geste über die Wogen. Sie erinnerten an einen Mörder, der mit seiner Tat prahlt. Gilead näherte sich den Douvres-Felsen nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen. Mehrmals warf er das Lot. An häufiges Fernsehen gewöhnt, hielt Gilead stets seine Reiseration bereit. Zwieback, Roggenmehl, Stockfisch und geräuchertes Rindfleisch, eine große Trinkwasserbütte, einige grobe Wollhemden, eine wasserdichte Bluse, geteerte Beinschoner und ein Schafsfell. Ehe er das Haus Wegesende verließ, hatte er diese Sachen in großer Eile ins Boot gebracht. Da die Abfahrt drängte, hatte er wenig Werkzeug mitgenommen. Schmiedehammer, Axt, Beil, Säge und das Knotentau. Mit einer solchen Leiter werden bei richtiger Benutzung die widerspenstigsten Hänge gangbar. Und ein guter Seemann kommt damit an den schroffsten Felswänden voran. Als Gilead sich den Felsen näherte, war das Wasser am Fallen. Die zurückweichenden Wellen entblößten am Fuß des kleinen Douvres einige flache Steinplatten. Gilead konnte hier vorläufig den in der Schaluppe mitgeführten Notvorrat absetzen. Gilead zog Schuhe und Strümpfe aus, sprang barfuß auf den Tang und band das Boot an einem Felszacken fest. Unter der Durande angelangt, hob er den Blick und betrachtete sie. Das ist nur noch die halbe Durande. Der Orkan hat sie wie ein Stöckchen zerbrochen. Das Hinterteil mit Maschine und Rädern war durch die Wut des Zyklons aus dem Meer gehoben und in die Klamm der Douvres-Felsen geschmettert worden. Um diesen Keil zwischen die beiden Felsen zu treiben, musste der Wind gleichsam wie mit einer Keule zugeschlagen haben. Das Vorderteil lag in Einzelstücke verstreut auf den Klippen. Nach der ersten Besichtigung kehrte Gilliatt zu seiner Schaluppe zurück, schaffte die Ladung auf die geräumigste Steinplatte, machte aus all seinen Sachen ein Bündel und knüpfte es in eine Persenning. Dann hangelte er sich mit Händen und Füßen von Vorsprung zu Vorsprung und bewegte sich in den Felsen verkrallt langsam nach oben, bis er die in der Luft gestrandete Durande erreichte. Im Inneren des Wracks überall die Spuren des Ozeans. Der Orkan hat gewütet wie eine Horde Piraten. Kein wildes Tier zerreißt seine Beute so wie das Meer. Das Wasser hat viele Tatzen. Der Wind beißt zu, die Flut verschlingt. Die Woge ist ein gewaltiger Rachen. Das Opfer an sich reißen und zerschmettern ist eins. Der Ozean hat den Prankenschlag eines Löwen. Zerschnitte man einen Menschen in der Mitte, entspräche das der Wunde der Durande. Aus ihrem offenen Rumpf quoll ein Trümmergewirr gleich Eingeweiden. Tauwerk hing schaukelnd und zuckend herab. Zerrissene Ketten schwangen klirrend hin und her. Die Fasern und Nervenstränge des Schiffes waren bloßgelegt und baumelten herab. Was nicht zerschmettert war, war entstellt. Jede ursprüngliche Form war zu Schanden. Eine Handspake ist nur noch ein Eisenklumpen. Ein Lot nur noch ein Bleibatzen. Eine Ducht nur noch ein wirres Knäuel. Es gibt nichts, was nicht losgerissen, abgebrochen, aufgeschlitzt, geborsten, angenagt, angebohrt, zunichte gemacht ist. Gilliatt war nicht darauf gefasst, das Fahrzeug nur zur Hälfte vorzufinden. Der Rumpf ist verloren. Die Maschine gerettet? Der Ozean hob sie sich nur auf, um sie nach und nach in aller Muße vernichten zu können. Wie die Katze, die mit der Maus spielt. Stück für Stück wird sie zugrunde gehen. Die Durande sah einem langen Todeskampf entgegen. Dem wilden Treiben der Gischt würde sie als Spielzeug dienen. Tag für Tag würde sie weniger werden, bis sie zum Schluss ganz verschwunden wäre. Was konnte man dagegen tun? Die Durande war die Gefangene der Douvres. Wie sie ihnen entwinden. Wie sie befreien. In ihrer Gesamtheit waren die Douvres-Klippen nichts anderes als zwei gigantische Granitplatten, die sich fast berührten und scheitelrecht ihre Kämme von den unterseeischen Gebirgen aus über den Meeresspiegel reckten. Außerhalb des Wassers sind solche Gebirge einer gewaltigen Abschieferung ausgesetzt. Windstöße und hohle Seen hatten diese Kämme zerfetzt und zersägt. Was übrig geblieben war, sah man nun als Klippe emporragen. Die beiden parallelen Felsmauern standen einander so dicht gegenüber, dass der Rumpf der Durande ziemlich genau in diese Lücke passte. Durch die gekrümmte Form des kleinen Douvres gab es in diesem Zwischenraum eine Art Einbuchtung, in der die Radkästen der Maschine gerade Platz fanden. An jeder anderen Stelle wären sie zermalmt worden. Was Gilliatt von der Höhe des Wracks aus in dieser Klamm erspähen konnte, war grauenerregend. Die Oxidation des Gesteins hatte auf den Steilwänden rote Flecken hinterlassen. Geronnenes Blut. Wie die Ausschwitzungen in einem Metzgerkeller. Das krude Seegestein wechselte in der Farbe. Durch die Auflösung metallischer Verbindungen hier und durch gehäuften Schimmelbefall da war es mal abscheulich purpurn, mal verdächtig grün und wies stellenweise eine rötliche Bespritzung auf. Wie die nicht abgewischte Wand eines Mordzimmers. Zerschmetterte Leiber haben hier ihre Spur hinterlassen. Gilliatt kannte sich mit Klippen so gut aus, dass er die Douvres sehr ernst nahm. Als erstes lag ihm daran, seine Schaluppe sicher unterzubringen. Der Doppelgrat des Riffs. Dort sind Buchten und Höhlen, die mit der Hauptfahrrinne in Verbindung stehen. Dort gab es ganz offenkundig einen geeigneten Ankerplatz. Gilliatt fasste ihn ins Auge. Er war hufeisenförmig und nur nach einer Seite hin offen, und zwar nach Osten, der am wenigsten gefährlichen Windseite dieses Seestrichs. Im Übrigen hatte Gilliatt keine große Wahl. Wollte er von der Ebbe profitieren, musste er sich beeilen. Er ruderte an den äußeren Klippen entlang und warf das Senkblei. Tief genug. Die Schaluppe war dort gegen fast alle Unbilden des Wetters geschützt. Selbst die furchtbarsten Riffe haben solche friedlichen Schlupfwinkel. Wo soll ich selbst Unterschlupf finden? Kann ich in der Durande wohnen? Eine halbe Stunde später war Gilliatt wieder auf dem Wrack, stieg vom Deck ins Zwischendeck hinab und von dort in den Schiffsraum, um der ersten groben Untersuchung eine gründlichere folgen zu lassen. Mithilfe der Schiffswinde hatte er das Bündel, das die Ladung der Schaluppe enthielt, auf das Deck der Durande gehisst. Die Winde ist in gutem Zustand. In diesem Gerümpelhaufen brauchte sich Gilliatt nur zu bedienen. Selbst einen Meißel fand er dort und bereicherte damit seinen Werkzeugkasten. Gilliatt arbeitete den ganzen Tag auf dem Wrack. Er sicherte es und räumte alles Überflüssige weg. Das ganze Wrack bebt im Wind. Und jeder Schritt bringt es ins Wanken. Wirklich fest und sicher ist nur der zwischen den Felsen eingekeilte Teil des Rumpfes. Da, wo sich die Maschine befindet. Sich auf der Durande niederzulassen, ist unklug. Das kann eine Überlastung bedeuten. Ganz im Gegenteil. Ich muss das Wrack erleichtern. Um das Wrack zu erhalten, blieb ihm nichts anderes übrig, als außerhalb desselben zu wohnen. Außerhalb des Wracks und doch in seiner Nähe. Dies war die zu lösende Aufgabe. Wohin? Ihm blieben nur die beiden Douvres. Sie schienen wenig wohnlich zu sein. Von unten war auf dem höher gelegenen Plateau des großen Douvres eine Art Verdickung zu bemerken. Vielleicht gibt es da eine Aushöhlung. Ein Loch, in das ich mich zwängen kann. Mehr braucht es nicht. Die Entfernung vom Deck der Durande bis zu dem Buckel des Plateaus betrug mindestens 30 Fuß. Gilliatt nahm das Knotentau aus seiner Werkzeugkiste, hakte es mit Hilfe des Klettereisens an seinem Gürtel fest und begann, den kleinen Douvre zu erklettern. Nicht ohne Mühe erreichte er den Gipfel. Der kleine Douvre neigte sich zum Großen hin, sodass es von Weitem aussah, als grüßte er ihn. Unten betrug der Abstand zwischen den beiden Felsen etwa 20 Fuß, oben aber nur 8 oder 10 Fuß. Gilliatt löste das Knotentau von seinem Gürtel, maß rasch die Entfernung mit dem Blick und schleuderte das Klettereisen in Richtung der Plattform. Es schrammte am Felsen entlang und sprang zurück. Er machte einen zweiten Versuch und schleuderte das Seil diesmal weiter. Der Wurf war so trefflich, dass sich das Eisen im Felsgestein verhakte. Gilliatt zog am Tau. Das Felsstück zerbröckelte und wiederum polterte das Steigeisen die Klippenwand herab. Gilliatt machte einen dritten Versuch. Das Eisen fiel nicht zurück. Diesmal war es fest verankert, denn als er am Seil zog, gab es nicht mehr nach. Gilliatt zögerte keinen Augenblick. Es gab keine Zeit zu verlieren. Gilliatt bewegte sich, wie jeder gute Seemann, auf präzise Weise. Er verschwendete nie seine Kräfte und strengte sich nur in dem erforderlichen Maß an. Daher rührten diese Wunder von Kraft, die er mit ganz gewöhnlichen Muskeln ausübte. Sein Bizeps hatte nichts Besonderes, wohl aber sein Mut. Es gilt, an diesem Seil hängend, den Spalt zwischen den Douvres zu überwinden. Wirst du das wirklich tun? Ruft es aus dem Reich der Schatten. Gilliatt zog versuchsweise ein zweites Mal an dem Steigeisen. Es ist fest verankert. Er streckte dann einen Fuß vor, stieß sich mit dem anderen kräftig vom Felsen ab. Der Aufprall war hart. Gilliatt blieb einen Augenblick benommen in der Schwebe hängen. Als er wieder ganz zu sich gekommen war und das Seil zwischen Händen und Füßen umklammert hielt, warf er einen Blick in die Tiefe. Das Tau ist lang genug. Es reicht bis auf das Deck der Durande herab. Da Gilliatt nun sicher war, nach unten gelangen zu können, machte er sich an den Aufstieg. Hier oben hat es niemals andere als gefiederte Besucher gegeben. Ich bin der erste Mensch. Vogelkot bedeckte das ganze Plateau. Höhlen oder Grotten gab es hier keine, sondern nur Löcher, wie in einem Schwamm. Eines derselben war groß genug, um Gilliatt aufzunehmen. Das Schlupfloch hat einen mit Gras und Moos gepolsterten Boden. Am Eingang ist die Nische 2 Fuß hoch. Nach hinten zu verengt sie sich. Ich werde darin stecken wie in einem Futteral. Gilliatt fand, dass das gut war. Der große Douvre ist meine Wohnung. Die Durande ist mein Arbeitsplatz. Kommen und gehen, hinaufklettern und hinabsteigen. Wie ich will. Gilliatt richtete sein Nachtlager ein. Er schlief ganz gut. Doch da ihm kalt war, erwachte er von Zeit zu Zeit. Die Beine hat er ins Innere der Höhle gestreckt und den Kopf an deren Eingang gelegt. Er hörte ein tiefes Grollen. Die Flut kommt. Alles um ihn herum wirkte so außergewöhnlich wie eine Vision. Gilliatt war von Chimären umgeben. Ich träume. Eine Woche war vergangen. Obwohl es Regenzeit war, regnete es nicht. Im Übrigen sah es ganz danach aus, dass sein Unternehmen menschliche Kräfte überstieg. Erst wenn man einer Sache ernstlich nachgeht, werden die Gefahren und Hemmnisse offenkundig, die ihr entgegenstehen. Nichts ist schwerer als ein Anfang, der ein schlechtes Ende voraussehen lässt. Zu Beginn bauen sich Widerstände auf. Der erste Schritt zeigt uns unerbittlich, was auf uns zukommt. Und die Schwierigkeit, auf die wir stoßen, sticht wie ein Dorn. Gilliatt hatte auf der Stelle mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Um die Maschine der Durande dem Schiffbruch zu entreißen, bedurfte es einer ganzen Schar von Männern. Ich bin allein. Es bedurfte eines ganzen Werkzeugarsenals der Zimmermanns- und Maschinenbaukunst. Ich habe eine Säge, eine Axt, einen Meißel und einen Hammer. Es bedurfte einer guten Werkstatt und eines brauchbaren Schuppens. Ich habe nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Wer Gilliatt in dieser ganzen ersten Woche bei seiner Arbeit in den Klippen beobachtet hätte, wäre nicht darauf gekommen, welche Absichten er verfolgte. Er war ganz in Anspruch genommen von der Rettung kleiner Trümmerstücke. Er nutzte die Zeit der Ebbe, um die Riffe von all dem zu säubern, was der Schiffbruch ihnen hatte zukommen lassen. Er sammelte den Auswurf des Meeres. Hier einen Balken, dort eine Kette oder einen Block. Gleichzeitig untersuchte Gilliatt alle Höhlungen in der Klippe, doch zu seiner großen Enttäuschung war keine bewohnbar. Zwei dieser Höhlen waren recht geräumig. Und obwohl ihre natürliche Wandverkleidung überall schief und krumm war, konnte man doch aufrecht in ihnen stehen und herumgehen. Die eine wird mein Lager, die andere meine Schmiede. Am Ende der Woche hatte Gilliatt das ganze vom Sturm zerstreute und verbogene Gerümpel schön geordnet in seinem Felsenschuppen untergebracht. Strops, Bulinen, Rackschlitten, Ankertrossen, Talien, Kauschen, Borgwandtaue, Klampen, Hänger, Rackwerk, Ankertauschstopper, Querbalken, Eselshäupter, Fortluken, Scherstöcke. Jedes Trümmerstück hat seinen Platz. Ein Ledereimer zum Feuerlöschen und mehrere recht gut erhaltene Bottiche ergänzten sein dürftiges Arbeitsmaterial. Sämtliche Kohlenreste, die sich noch auf der Durande fanden, wurden ins Lager geschafft. Nach 8 Tagen war die Rettung der Trümmer abgeschlossen. Die Klippe ist gesäubert, die Durande erleichtert. Auf dem Wrack ist nur noch die Maschine. Als das Lager fertig war, richtete Gilliatt die Schmiede ein. Die zweite der von Gilliatt gewählten Höhlungen war ein recht tiefreichendes, gangartiges Felsenloch. Der Nordwind wollte gar nicht aufhören zu blasen. Aus 3 oder 4 trichterförmigen Felslöchern war an diesem Ort das Zufallsgebilde eines riesigen, unförmigen Blasebalgs entstanden. Gilliatt besaß Roggenmehl und ungeteertes Tauwerk. Aus ersterem machte er Kleister, aus letzterem Werk. Mithilfe dieses Materials und einiger Holzkeile verstopfte er sämtliche Felsspalten bis auf einen Schnabel für die Luftzufuhr. Dieses Luftrohr führte horizontal auf eine große Steinplatte, die Gilliatt als Schmiedeherd benutzen wollte. Als alles bereit war, häufte Gilliatt Kohlen und Holz auf diesen Herd, schlug mit dem Feuerstahl Funken aus dem Fels, ließ eine Handvoll Werg Feuer fangen und setzte damit Holz und Kohlen in Brand. Bin ich ein Zyklop? Herr über Luft, Wasser und Feuer? Die Gedankenverlorenheit, in der Gilliatt lebte, wurde durch die Handgreiflichkeit seines Tuns sogar noch verstärkt. Realität in hoher Dosis schafft Verwirrung. Die körperliche Arbeit mit ihren zahllosen Einzelverrichtungen nahm ihm jedoch keineswegs die Verblüffung, an solchem Orte zu sein und solches zu tun, was er tat. Manchmal war ihm, als schwänge er seinen Hammer in den Wolken. Ein anderes Mal schienen ihm seine Werkzeuge Waffen zu sein. Er hatte die sonderbare Empfindung, einer geheimen Attacke ausgesetzt zu sein, die er unterbinden oder der er zuvorkommen musste. Gilliatt empfand sich immer weniger als Arbeiter und immer mehr als Gladiator. Ohne sein Wissen und ganz von selbst, von einer unbewussten und fast grausamen Betörung erfasst, setzte der Träumer Gilliatt seine eigene Arbeit in eins mit der gewaltigen, nutzlosen Arbeit des Meeres. Warum nicht sich dem Geheimnis dieser furchtbaren, schwer arbeitenden Woge aussetzen und es zu ergründen suchen? Warum nicht mit aller verfügbaren Gedankenkraft über das Schwanken der Flut nachdenken, über die verbissene Wut der Gischt, über die unmerkliche Abnutzung des Felsens, über das wahnsinnige Pusten der vier Winde? Welcher Schrecken erwächst aus diesem Gedanken an den ewigen Wiederbeginn? Der Ozean als Brunnen, die Wolken als Danaiden, an diese ganze Mühe für nichts, für nichts! Nein, doch, o unbekannter Geist, du allein weißt um das Warum! Die Arbeit. Unverzüglich nahm er seine Schmiede in Betrieb. Da es ihm an Werkzeugen fehlte, fabrizierte er welche. Als Brennmaterial diente ihm das Wrack, als Blasebalg der Wind, als Amboss ein Stein. Sein Instinkt war sein Sachverstand, seine Willenskraft, seine Stärke. Das Wetter schien ihm entgegenzukommen. Es war weiterhin trocken und von den Äquinoktialwinden war kaum etwas zu spüren. Obwohl es März ist, bleibt es still. Die Tage werden länger. Die See lächelte im Sonnenschein, das Meer geizt nicht mit solchen Liebkosungen. Hast du es mit dieser Frau zu tun, so hüte dich vor ihrem Lächeln. Wer vorhat, einen Kran zu bauen, braucht nicht nur Balken und Flaschenzüge, sondern auch Seile. Gilliatt besserte Taue und Grelinge aus. Nach den Tauen setzte er die Ketten instand. Auf der seitlichen Spitze seines Steinambosses gelang es ihm, plumpe, aber haltbare Ringe zu schmieden. Mit diesen Ringen verband er die Enden der zerrissenen Ketten, die er auf diese Weise verlängerte. Er zerstückelte die gebogenen Eisengeländer der Kommandobrücke, schmiedete jedes Stück auf der einen Seite zu einer Spitze, auf der anderen zu einem großen, flachen Kopf um, wodurch er mächtige Nägel von circa einem Fuß Länge erhielt. Warum wandte Gilliatt solche Mühe auf? Man wird sehen. Er musste die Schneide seiner Axt und die Zähne seiner Säge mehrmals schärfen. Für letztere hatte er sich eine Dreikantfeile verfertigt. Nach Beendigung dieser Vorarbeiten sah sich Gilliatt der Hauptschwierigkeit gegenüber. Die Räder sind zerlegbar, die Maschine ist es keinesfalls. Was tun? Unwissenheit macht nicht nur schüchtern, sondern auch im gleichen Maße kühn. Wenn Unwissenheit etwas wagt, folgt sie einem inneren Kompass. Dieser Kompass ist eine intuitive Erkenntnis des Richtigen. Nicht zu wissen, verlockt zum Versuch. Die Unwissenheit ist eine Träumerei. Und die neugierige Träumerei ist eine Kraft. Zu wissen schafft bisweilen Verwirrung und gibt oft falschen Rat. Hätte Vasco da Gama gewusst, was auf ihn zukommt, wäre er vor dem Kap der Stürme zurückgeschreckt. Wäre Christoph Kolumbus ein guter Kartograf gewesen, hätte er Amerika nicht entdeckt. Die Schaluppe lag noch immer in dem Schlupfhafen vor Anker. Gilliatt hatte, wie man sich erinnern wird, alles so eingerichtet, dass ihm sein Boot stets zur Hand war. Er ging dorthin und nahm genaue Messungen vor, insbesondere am Hauptspant. Dann kehrte er zur Duronde zurück und maß den großen Durchmesser des Maschinenbodens. Die Maschine kann im Boot untergebracht werden. Aber wie sie dort hineinschaffen? Einige Zeit darauf hätte ein Fischer, der verrückt genug gewesen wäre, sich zu dieser Jahreszeit in diesen Gewässern herumzutreiben, seine Kühnheit durch den Anblick ganz sonderbarer Dinge, die sich zwischen den Douvre-Felsen abspielten, belohnt gefunden. Er hätte Folgendes wahrgenommen. 4 starke Bohlen führten in gleichen Abständen zueinander von der einen Klippe zur anderen und waren gleichsam zwischen die Felsen gekeilt. Am kleinen Douvre ruhten die Enden der Bohlen auf Felsvorsprüngen. Am großen Douvre waren die anderen Enden wohl von einem kräftigen Arbeiter mit Hammerschlägen gewaltsam in den Steilhang getrieben worden. An diesen 4 Bohlen waren 4 Krane angebracht, alle mit Drehreben und Lauftauen versehen. Die Flaschenzüge und die Blockrollen waren besonders stark und widerstandsfähig. An diesen Kranen waren Taue befestigt, die von fern wie Fäden aussahen, und das gedrungene Wrack, die Duronde, schien unter dieser luftigen Vorrichtung aus Flaschenzügen und Holzgestellen an diesen Fäden zu hängen. 4 auf der Backbordseite und 4 auf der Steuerbordseite der Maschine. Und 8 weitere unterhalb. Die senkrecht von den 4 Flaschenzügen herabhängenden Taue drangen auf dem Deck ein, führten dann unter dem Kiel und der Maschine hindurch, gelangten wieder durch die Backbordöffnung in das Schiff, drangen abermals durch das Deck nach oben und schlangen sich um die 4 Blockrollen der Balken, wo eine Art Histau sie ergriff und zu einem einzigen Kabel vereinigte, das von einem einzigen Arm gelenkt werden konnte. Im Übrigen werden wir die Darstellung jetzt abkürzen. Man wird es begreiflich finden, dass wir viele Einzelheiten übergehen, die die Sache für die Fachleute erhellen und für die anderen verdunkeln würden. Gilliatt verausgabte bei diesen vielfachen Anstrengungen seine ganzen Kräfte auf einmal. Er erneuerte sie nur sehr schwer. Entbehrungen sowie Erschöpfung hatten ihn abmagern lassen. Sein Bart und seine Haupthaare waren gewachsen. Er hatte nur noch ein einziges Hemd, das nicht zerlumpt war. Er ging barfuß, da ihm der eine Schuh vom Wind, der andere vom Meer entführt worden war. Er hatte Hunger, er hatte Durst und ihm war kalt. Seine Trinkwasserbütte war leer. Sein Roggenmehl war verarbeitet oder verzehrt. Er hatte nur noch etwas Schiffszwieback. Dieser fürchterliche Felsen entzog ihm die Lebenskraft. Essen, trinken, schlafen, alles war in Frage gestellt. Inzwischen hatten sich einige Vorboten der Äquinoktien gezeigt. Regen war aufgekommen. Ein feindlicher Regen. Keine Fluten. Keine Güsse. Sondern lange, dünne, eisige, durchdringende, spitzige Nadeln, die die Kleider bis auf die Haut durchstechen und von dort bis zu den Knochen vordringen. Gilliatt litt unter Brandmalen und Kälteschauern. Das Feuer leckte an ihm. Das Wasser ließ ihn erstarren, der Durst machte ihn fiebrig, der Wind zerriss seine Kleider, der Hunger höhlte seinen Magen aus. Er stand unter dem Druck eines Ganzen, das ihn auszehrte. Eine stille und gewaltige Gegenwirkung, offenbar ebenso wenig zur Verantwortung zu ziehen wie ein Schicksalsschlag, drang von allen Seiten auf Gilliatt ein. Er spürte diesen Druck unerbittlich auf sich lasten. Er hatte Fieber. Das Fieber hilft und tötet zugleich. Instinktiv kaute er Flechten oder sog an den Blättern des Löffelkrauts. Im Übrigen kümmerte er sich wenig um sein Leiden. Die Maschine ist wohl auf. Das genügt. Gilliatt gewahrte eine finstere Zurückweisung. Einen Hass? Da man mich nicht hinauswerfen kann, wirft man mich nieder. Mann? Das Unbekannte. Dies bedrängte und zwängte ihn, nahm ihm den Raum. Nahm ihm den Atem. Er wurde durch das Unsichtbare zerquetscht. Jeden Tag wurde diese geheimnisvolle Schraube um eine weitere Windung angezogen. Aufgerissene Hände, blutende Füße, abgemagerte Glieder, asphales Gesicht. Alles war gegen ihn, nichts für ihn. Isoliert, verlassen, geschwächt, ausgezehrt. Aber wer liebt, will. Und wer will, glänzt. und blitzt. Die Entschlossenheit bringt dem Blick jenes wunderbare Feuer, das aus der Verbrennung der furchtsamen Gedanken entsteht. Die Hartnäckigen sind die Erhabenen. Wer nur tapfer ist, hat bloß eine Anwandlung. Wer nur heldenmütig ist, hat bloß ein Temperament. Wer nur kühn ist, hat bloß eine Tugend. Der wirklich Beharrliche hat Größe. Fast das ganze Geheimnis hochherziger Menschen liegt in dem Wort Perseverando. Alle Anstrengungen Gileads schienen sich ans Unmögliche zu klammern. Der Erfolg war gering oder stellte sich nur langsam ein. Gilead hatte dieses Elend nicht nur angenommen. Ich will es. Er verspürte keine Müdigkeit oder, besser ausgedrückt, er willigte nicht in sie ein. Die Weigerung der Seele, dem Nachlassen der Körperkräfte zuzustimmen, ist eine gewaltige Kraftquelle. Vorwärts! Sein Werk stieg ihm zu Kopf. Trunkener Wille! Man kann sich auch an seiner Seele berauschen. Diese Trunkenheit heißt Heroismus. Gilead war eine Art Hiob des Ozeans. Manchmal öffnete Gilead des Nachts die Augen und schaute den Schatten an. Er fühlte sich seltsam berührt. Das Auge auf die Schwärze geöffnet. Ein schauriger Moment. Angst? Der Druck des Schattens existiert. Eine unsagbare Decke der Finsternis. Eine hochreichende Dunkelheit, in die unmöglich einzutauchen ist. Licht in dieses Dunkel gemischt. Ein unbestimmtes, besiegtes und düsteres Licht. Zerstäubte Helligkeit, die Saat oder Asche sein kann. Ein Zerstieben des Feuers zu Staub. Das Chaos des Wirbels und die Unbewegtheit des Grabes. Die Frage, die eine Öffnung im Abgrund bietet. Das Rätsel, das sein Gesicht zeigt und verbirgt. Das Unendliche hinter der Maske der Schwärze. Das ist die Nacht. Angesichts der Nacht erkennt der Mensch, dass er unvollkommen ist. Er sieht das Dunkel und fühlt die Schwäche. Fast immer will er dieser gestaltlosen Anwesenheit des Unbekannten entfliehen. Wohin gelangen? Dorthin? Dorthin? Wo ist das? Und was gibt es dort? Das Unbegrenzte entzieht sich und bietet sich zugleich an. Unzählige Lichtpünktchen machen die bodenlose Dunkelheit nur noch schwärzer. Dieses Licht ist ein Herd. Dieser Herd ist ein Stern. Dieser Stern ist eine Sonne. Diese Sonne ist ein Universum. Dieses Universum ist nichts. Vor dem Unendlichen ist jede Zahl null. Furchtbare Immanenz. Das unbeschreibliche Einverständnis der Kräfte zeigt sich darin, dass diese ganze Dunkelheit im Gleichgewicht gehalten wird. Das All schwebt, nichts fällt. Die unaufhörliche und maßlose Verlagerung vollzieht sich ohne Unfall und ohne Bruch. Der Mensch nimmt an dieser Bewegung der Ortsveränderung teil. Und die Menge der Schwankungen, die er erfährt, nennt er Schicksal. Wo beginnt das Schicksal? Und wo endet die Natur? Welchen Unterschied gibt es zwischen einem Ereignis und einer Jahreszeit? Zwischen einem Seelenschmerz und einem Regenschauer? Zwischen einer Tugend und einem Stern? Ist eine Stunde nicht eine Woge? Die Sterne anschauen und sagen, ich bin eine Seele wie ihr. Finsternis anschauen und sagen, ich bin ein Abgrund wie du. Diese Ungeheuerlichkeiten machen die Nacht aus. All das, durch die Einsamkeit noch vergrößert, lastete auf Gilliatt. Begriff er es? Nein. Spürte er es? Ja. Gilliatt war ein großer, wirrer Geist und hatte ein großes, wildes Herz. Die Bergung der Maschinen, die Gilliatt vorhatte, war eine wirkliche Gefangenenbefreiung. Und man weiß, welche Geduld und auch welchen Fleiß solch ein Ausbruch erfordert. Der Fleiß geht ins Wunderbare, die Geduld bis zur Todesqual. Eines Tages, es war, glaube ich, der letzte Tag im April oder der 1. Mai, war alles bereit. Der Boden der Maschine ist von den 8 Kabeln der Krane gleichsam eingerahmt. Die 16 Öffnungen sind auf der Brücke und unter dem Kiel durch Sägeschnitte miteinander verbunden. Der Teil des Kiels, auf dem die Maschine ruht, ist im Viereck ausgesägt und soll mit ihr hinabgleiten und sie zugleich stützen. Die ganze Last hängt nur noch an einer einzigen Kette. Es war Ebbe und damit der richtige Augenblick. Gilliatt begab sich zu dem Stupfhafen und musterte die Schaluppe, vergewisserte sich, dass bei ihr alles in Ordnung war. Dann lichtete er den Anker und kehrte rudernd mit dem Boot zu den beiden Douvre zurück. Gilliatt hatte gleich am ersten Tag erkannt, dass es möglich war, sein Boot unter die Durande zu bringen. 15 oder 20 Minuten später befand sich die Schaluppe genau unter der Durande. Dann ließ Gilliatt die beiden Kisten mit den abmontierten Rädern in die Schaluppe hinab. Die Kisten sollten als Ballast dienen. Das Wasser steigt. Westwind. Binnen weniger Stunden wird sich die anschwellende Flut mit Gewalt in die Douvre-Enge stürzen. Diese Woge wird sich an den beiden Douvre brechen, wird vom Felsen zurückgeworfen, von der Brise wieder vorwärts getrieben und mit Gewalt über die Klippe herfallen und die Schaluppe und die Durande zerschmettern. Die Flut musste daran gehindert werden, mit voller Wucht einzudringen. Man musste ihr den Eingang versperren, ohne ihr ganz den Zutritt zu verwehren. Das Hindernis, das sie aufreizt, muss durch ein Hindernis ersetzt werden, das sie besänftigt. Gilliatt löste mit der ihm eigentümlichen Geschicklichkeit den Greling, der das Stück der Verkleidung vom Vorderteil der Durande in der Schwebe und an den Sockel des kleinen Douvre gelehnt hielt, verfertigte dann aus dicken Tauenden haspenartige Schlingen, an welchen er dieses Plankengerüst an den in den Granit getriebenen Nägeln festmachte, sodass es sich dann auf diesen Haspen, einem Schleusentor gleich, frei bewegen konnte. Stellte es, wie man es bei einem Ruderblatt tut, der Flut seitlich entgegen und in weniger als einer Stunde wendete sich dieser Verschluss gegen die Flut. Und die Straße zwischen den Klippen war wie durch eine Tür verschlossen. Was Gilliatt erwartet hatte, bewahrheitete sich. Die Flut rollte heftig gegen die Sperre, traf sie, lief auf und ging dann unter ihr durch. Was draußen Sturzwelle war, sickerte langsam nach innen. Die Flut war besiegt. Jetzt ist die Maschine ins Boot zu bringen. Gilliatt durchschnitt die 4 Seile, die an Backbord und an Steuerbord, die 4 Ketten des Schornsteins an der Bordwand der Durande festhielten. Die 4 Ketten hingen nun frei am Schornstein hinab. Gilliatt sprang auf das Deck, postierte sich in der Nähe des Gangspils, auf dem Teil der Durande, der in den Douvre zurückbleiben sollte. Das war sein Arbeitsplatz. Ernst und nur von zuträglicher Erregung ergriffen, warf er einen letzten Blick auf die Krane, nahm eine Feile in die Hand und begann, die Kette, die alles in der Schwebe hielt, zu zerschneiden. Plötzlich ertönte ein Krachen. Das schon mehr als halb durchgefeilte Kettenglied war gerissen und die ganze Apparatur geriet ins Schwanken. Gilliatt hatte gerade noch Zeit, sich auf das Histau zu stürzen. Die zerbrochene Kette peitschte den Felsen, die 8 Kabel strafften sich, der ganze losgesägte und losgeschnittene Block brach aus dem Wrack heraus, der Bauch der Durande öffnete sich und der auf den Kabeln lastende Eisenboden der Maschine erschien unter dem Kiel. Hätte Gilliatt nicht im richtigen Augenblick das regulierende Histau ergriffen, wäre ein Sturz erfolgt. Ein bemerkenswertes Zusammenspiel von Kräften vollzog sich. Während die von der Durande im Stück losgelöste Maschine langsam in die Schaluppe sank, hob sich diese der Maschine entgegen. Das Wrack und das rettende Boot halfen sich gegenseitig. Die geräuschlos zwischen den beiden Douvre-Felsen anschwellende Flut hob das Boot. Der Ozean war Teil des Mechanismus geworden. Fast genau dann, als die Flut zu steigen aufhörte, hörten auch die Kabel auf, sich abzurollen. Plötzlich, doch ohne jegliche Erschütterung, standen die Flaschenzüge still. Die Maschine hatte in der Schaluppe Platz genommen. Es ist vollbracht. Nun brauche ich nur noch wegzufahren. Plötzlich horchte Gilliatt auf. Er glaubte in einer unendlichen Ferne ein schwaches und undeutliches Geräusch zu hören. Den Tiefen entsteigt zu manchen Zeiten ein dumpfes Grollen. Gilliatt horchte ein zweites Mal hin. Das ferne Geräusch war wieder zu vernehmen. Gilliatt schüttelte bedenklich den Kopf. Einige Minuten später war er schon am anderen Ende der Klippengasse, am östlichen Ausgang, der bisher frei geblieben war, und trieb dort mit kräftigen Hammerschlägen große Nägel in die beiden Felswälle, wie er es schon beim großen Douvre getan hatte. Als die Nägel eingeschlagen waren, schleppte Gilliatt Balken, Taue und Ketten herbei und begann, ohne die Augen von der Arbeit zu wenden, den Ausgang des Engpasses mit Balken zu versperren, sodass eine durchbrochene Absperrung entstand. Ein Wellenbrecher. Gilliatt setzte sein Bauwerk fort. Er stützte es mit den beiden Kranbalken der Durande, durch deren Blockrollenräder er Histaue zog, die er mit den Querbalken verband. Das Ganze verknotete er dann mit Ketten. Zum Schluss verstärkte Gilliatt die Verbindungen und schlug die fehlenden Nägel ein. Er hatte Durst, konnte ihn aber nicht löschen, da er kein Trinkwasser mehr hatte. Er erhöhte das Gerüst noch um 4 oder 5 Balken, dann erklomm er es wiederum und lauschte. Das Meer zeigte eine sanfte Pracht. Es war all der Artigkeiten würdig, welche die Bürger ihm entgegenbringen, wenn sie mit ihm zufrieden sind. Alles ruhig. Ein Spiegel. Ein See. Glatt wie Öl. Ein Spaß. Ein Lämpchen. Das Dunkelblau des Himmels antwortete dem Dunkelgrün des Ozeans. Sie haben sich gegenseitig nichts vorzuwerfen. Keine Wolke oben, kein Schaum unten. Gilliatt machte sich daran, den Wellenbrecher noch so weit zu erhöhen, wie die Krümmung der Felsen es erlaubte. Gegen Mittag schien ihm die Sonne heißer, als es sein sollte. Das Meer war mehr als ruhig. Es war stehend. Am westlichen Horizont ein kleiner Fleck von ungesundem Aussehen. Dieser Fleck bleibt unbeweglich an derselben Stelle, vergrößert sich aber. Gilliatt hatte gut daran getan, seinen Wellenbrecher zu bauen. Ein Unwetter zog herauf. Der Abgrund hatte sich entschlossen, eine Schlacht zu liefern. Der Kampf. Nichts ist so bedrohlich wie verspätete Äquinoktialstürme. Der fürchterlichste und heimtückischste Anblick, das ist der Abgrund, der sein Gesicht nicht zeigt. Man sagt, da steckt etwas dahinter. In diesem Fall sollte man sagen, der Sturm steckt hinter der Stille. Auf diese Weise vergehen einige Stunden, manchmal einige Tage. Plötzlich ist ein gewaltiges, unbestimmtes Murmeln zu vernehmen. Es liegt eine Art geheimes Zwiegespräch in der Luft. Es ist nichts zu sehen. Die Meeresfläche bleibt ungerührt. Indessen wächst der Lärm, schwillt an, erhebt sich. Es ist jemand hinter dem Horizont, jemand Schreckliches. Der Wind. Der Wind, das heißt jene Rotte von Titanen. Die ungeheure Brut der Finsternis. Jedem Gewitter geht ein Grummeln voraus und jedem Orkan ein Wispern hinter dem Horizont. Das ist es, was in der Dunkelheit, in der Ferne, in der bestürzten Stille des Meeres zu vernehmen ist. Dieses fürchterliche Wispern, das hatte Gilead gehört. Der gesamte Abgrund ist in einen Sturm verwickelt. Und ebenso der gesamte Ozean. Alle seine Kräfte treten in Reih und Glied an und nehmen am Sturm teil. Welle heißt der Abgrund der Tiefe. Wind heißt der Abgrund der Höhe. Zählt man den Wind nach Richtungen, so ist er unberechenbar. Zählt man ihn nach Arten, so ist er unendlich. Der Wind, das heißt alle Winde. Diese ganze Horde ist im Anmarsch. Solange die Schaluppe in dem Schlupfhafen untergebracht, solange die Maschine in dem Wrack sicher eingeschlossen war, war Gilead unangreifbar. Nun waren die Maschine, das Boot und Gilead in der Felsenklamm vereint, bildeten ein einziges Ganzes. Die Schaluppe an der Klippe zerschellt, die Maschine auf den Grund versenkt, ich ertrunken. Mit einem gezielten Schlag konnte allem zugleich der Garaus gemacht werden, konnte alles zerschmettert werden. Bleibe oder gehe. Gehen ist unsinnig. Bleiben schrecklich. Plötzlich verschwand die Sonne. Gilead hob den Kopf. Das Tageslicht war wie ausgelöscht. Er sah zu, wie sich über seinem Kopf Dunsthaufen zusammenballten und unförmige Wolkengebilde schufen. Es hatte sich eine Himmelsdecke aus kompakter Schwärze gebildet, die am äußersten Horizont das Meer berührte und dort in die Nacht überging. Es war zu spüren, dass etwas heranrückte. Etwas Gewaltiges, Schweres und Grausames. Die Dunkelheit verdichtet sich. Der Donner hatte etwas Albtraumhaftes. Der Einbruch solch roher Wirklichkeit ist schreckenerregend. Bei jedem Blitz erhellte sich alles ringsum. Die Wolkenwand hatte ihr Aussehen jetzt wieder verändert. Sie wies Bögen und Gewölbe auf. Silhouetten waren zu erkennen. Monströse Köpfe. Der erste Donnerschlag hatte das Meer aufgewühlt. Der zweite zerriss die Wolkenmauer von oben nach unten. Ein Loch tat sich auf, durch das sich die ganze in der Luft schwebende Flut ergoss. Der Spalt wurde zu einem geöffneten Mund voller Regen. Und das Ungewitter begann sein Spann. Wolkenbruch, Orkan, Wetterleuchten, Blitze, Detonationen, Gekreisch, Brüllen, Pfeifen. Entfesselung der Ungeheuer. Der Wind wehte mit der Wucht eines Donners. Der Regen fiel nicht. Er stürzte herab. Einem armen Menschen, der mit einem beladenen Boot in einer Felsenklamm auf offener See steckte, konnte keine größere Krise drohen. Die Gefahr der andrängenden Flut war nichts im Vergleich zu der Gefahr des Sturmes. Das war die Situation. Gilead, gänzlich von Abgrund umringt, hatte in letzter Minute und angesichts der höchsten Gefahr eine kluge Strategie zu erkennen gegeben. Er hatte sich mit der Klippe verbündet. Der Felsen der Douvre, ansonsten sein Gegner, war jetzt, in diesem ungeheuerlichen Duell, sein Sekundant. Gilead hatte sich ihn unterworfen. Aus diesem Grab hatte Gilead seine Festung gemacht. Er saß dort zwar fest, war aber durch eine Mauer geschützt. Mit dem Rücken zur Wand. Vor mir der Sturm. Die Schaluppe war auf drei Seiten gesichert. Die Gefahr drohte von Osten. Im Osten war nur der Wellenbrecher. Er musste mindestens aus zwei Gitterwerken bestehen. Da ihm die Zeit fehlte, hatte Gilead nur eines bauen können. Das zweite errichtete er während des Sturmes selbst. Glücklicherweise kam der Wind aus Nordwesten. Auch das Meer begeht Ungeschicklichkeiten. Das Gewitter hatte schlecht attackiert. Doch die Angriffe des Windes können auch Wendungen nehmen. Und man musste auf sein jähes Umschwenken gefasst sein. Wenn er auf Ost dreht, bevor das zweite Gitter fertig ist, besteht große Gefahr. Wer schreit hier so? Für Augenblicke schienen Worte zu ertönen, die Kommando rufen glichen. Dann Geschrei, Hörnerschall, seltsames Erbeben. Die Wolke schoss mit Kanonen, die Hagelkörner kartätschten. An manchen Stellen schien alles still. An anderen raste der Wind mit 20 Klaftern pro Sekunde. Bis zum Gesichtskreis war das Meer weiß. Seifiger Schaum füllte den Horizont. Feuerpforten öffneten sich. Gilead schien nicht darauf Acht zu geben. Er hatte den Kopf auf seine Arbeit gesenkt. Das zweite Gitter wuchs allmählich in die Höhe. Auf jeden Donnerschlag antwortete er mit einem Hammerschlag. Durst. Fieber. Plötzlich hellte es stark auf. Der Regen ließ nach. Die Wolken zerteilten sich. Der Wind sprang um. Die Blitze erloschen. Das Unwetter schien zu Ende zu sein. Es war erst der Anfang. Der Wind war von Nordwest nach Nordost umgesprungen. Diesmal würde der Nordwind den Sturmangriff führen. Die Seeleute nennen diesen gefürchteten Wiederbeginn die Böe von hinten. Ein Blitzstrahl gab das Signal. Die fahle Öffnung im Zenit schloss sich. Ein Wolkenbruch stürzte herab. Alles wurde dunkel. Die einzige Beleuchtung war der Blitz. Die finstere Attacke begann. Sie nicht gesehen hat, kann man sich diese Lawinen nicht vorstellen, die das Meer hervorbringt und unter denen es Felsen von mehr als 100 Fuß Höhe begräbt. Für einige Augenblicke blendete diese schäumende Wassermasse aus. Tosendes Gemenge, maßlos geifernde Gischt, die Weiße des Leichentuchs, herumgewirbelt vom Wind des Grabs. Ein Berg aus Lärm und Gewitter toben, unter dem die Vernichtung arbeitet. Der Schaum verschwand. Gilead stand aufrecht da. Die Barriere hatte standgehalten. Die Sturzwelle hatte sich an ihr zu Regen zerstäubt. Biegsam wie ein Flechtwerk. Fest wie eine Mauer. Plötzlich ertönte hinter Gilead ein Krachen. Schrecklicher als alles, was Gilead je gehört hatte. Die Maschine. Etwas Furchtbares musste dort passiert sein. Gilead eilte zur Schaluppe. Es war höchste Zeit, dem armen Boot beizustehen. Es begann zu krängen. Aber auf den ersten Blick konnte Gilead keine Beschädigung feststellen. Obwohl das Boot mit Sicherheit heftige Stöße erhalten hatte. Die vier Ketten haben die Maschine festgehalten. Es gibt kein günstigeres Zeichen bei Stürmen. Wenn die Vögel erscheinen, zieht sich das Unwetter zurück. Der Regen hörte schlagartig auf. Dann war nur noch ein griesgrämiges Grummeln in den Wolken zu hören. Ein Spalt hellen Himmels zeigte sich und zertrennte die Finsternis. Gilead war bass erstaunt. Es war heller Tag. Das Unwetter hatte fast 20 Stunden gedauert. Er spürte seine Müdigkeit. Der Schlaf stürzt sich wie ein Raubvogel auf den Ermatteten herab. Ohne sich einen Schlafplatz auszusuchen, ließ sich Gilead einfach in sein Boot sinken und schlief ein. Doppelbödiges Hindernis. Als er erwachte, hatte er Hunger. Er durchstreifte nicht die enge Rinne zwischen den Klippen, sondern begab sich nach draußen. Für die Jagd war die Außenseite des Engpasses viel besser geeignet als das Innere. Die Krabben pflegen bei Ebbe Luft zu schöpfen und wärmen sich gern in der Sonne. Seit 2 Monaten ernährte sich Gilead von diesem Zeug. Am heutigen Tage jedoch ließen sich die Taschenkrebse und Langusten nicht blicken. Gilead hielt das offene Messer in der Hand und schnitt ab und zu eine Muschel unter dem Tang los. Er aß im Gehen. Eine große Krabbe, über sein Nahen erschrocken, sprang soeben ins Wasser. Er setzte ihr nach. Plötzlich war keine Krabbe mehr da. Gilliatt klammerte sich mit der Hand an der Felskante fest und schob den Kopf vor, um unter den Vorsprung zu sehen. Dort gab es in der Tat eine Vertiefung, in die sich die Krabbe geflüchtet haben mochte. Das ist schon kein Felsspalt mehr, sondern eher eine Höhle. Gilliatt nahm sein Messer zwischen die Zähne, kroch auf Händen und Füßen weiter in dieses Gewölbe hinein und geriet in einen ausgewaschenen Gang. Er hatte Boden unter den Füßen. Mit weiterem Vordringen nahm die Helligkeit ab. Nach etwa 15 Schritten hörte das Gewölbe über ihm auf. Gilliatts Pupillen hatten sich inzwischen geweitet, sodass er recht deutlich sehen konnte. Ein Querspalt im Granit. Vermutlich steckt die Krabbe da drin. Er streckte seine Hand so weit wie möglich hinein und begann, dieses Loch der Finsternis abzutasten. Plötzlich fühlte er sich am Arm ergriffen. Schmal. Rau und glatt zugleich. Eiskalt. Klebrig und lebendig schlingt sich etwas in der Dunkelheit um meinen Arm. Kriecht auf die Brust. Ein Riemen, ein Gurt. In weniger als einer Sekunde hatte sich ihm diese rätselhafte Spirale um Hand und Ellbogen geschraubt und berührte die Schulter. Gilliatt versuchte, sich zurückzuwerfen, aber er konnte sich kaum bewegen. Er war wie festgenagelt. Mit seiner freigebliebenen Hand ergriff er sein Messer und stemmte sich mit eben dieser Hand in verzweifelter Anstrengung gegen den Felsen, um seinen anderen Arm zurückzuziehen. Geschmeidig wie Leder. Hart wie Stahl. Kalt wie die Nacht. Ein zweiter Riemen kam aus der Felsspalte hervor, schoss wie eine Zunge aus einem Maul und leckte in abscheulicher Weise über Gilliatts nackten Rumpf, wurde plötzlich maßlos lang und dünn, setzte sich auf seine Haut fest und umschlang seinen ganzen Körper. Gleichzeitig wühlte ein unerhörter Schmerz Gilliatts verkrampfte Muskeln auf. Zahllose Lippen versuchen, mein Blut zu trinken. Ein dritter Riemen schlängelte sich aus dem Felsen hervor. Er tastete Gilliatt, peitschte wie ein Tau. Wie ein Pfeil schnellte ein vierter Riemen hervor, sprang um seinen Bauch und schnürte ihn ein. Unmöglich, diese zähen Fesseln zu durchschneiden. Ein fünfter Fortsatz schoss aus dem Loch, legte sich über die anderen und umschnürte Gilliatts Zwerchfell. Alle fünf Riemen gehörten offenbar zu ein und demselben Mittelpunkt. Sie wanderten und krochen auf Gilliatt herum. Plötzlich drang aus dem Unterteil der Felsspalte eine große, runde und flache Schleimmasse hervor. Inmitten dieses klebrigen Klumpens. Zwei Augen. Diese Augen sahen Gilliatt. Gilliatt erkannte den Kraken. Um an den Kraken zu glauben, muss man ihn gesehen haben. Mit ihm verglichen sind die Hydren des Altertums lächerlich. Der Krake hat keine Muskelpakete, kein Horn, keinen Giftstachel, keine Scheren, kein Schwert, keine elektrische Entladung. Dieses Tier saugt sich an seine Beute fest, umhüllt sie und fesselt sie mit seinen langen Banden. Schreckliches, weiches Ding! Dieses Wesen lässt sich nicht herausreißen. Untrennbar fest haftet es an seiner Beute. Wodurch? Wodurch? Durch die Leere. Die acht Fühlarme sind am Ansatz dick, verdünnen sich und enden in Nadelspitzen. Unter jedem Arm verlaufen zwei parallele Reihen von Pusteln, die eigentlich Saugnäpfe sind. Sie können sich mehr als ein Zoll tief in die Beute einbohren. Kein Griff ist so fest wie die Umschlingung durch diesen Kopffüßer. Eure Muskeln schwellen an, die Fasern krümmen sich, die Haut platzt unter dem widerlichen Druck, das Blut spritzt auf und mischt sich in abscheulicher Weise mit dem Körpersaft der Molluske. Das Tier stülpt sich mit 1000 gemeinen Mündern über euch. Die Hydra verleibt sich dem Menschen ein. Der Mensch vermischt sich mit der Hydra. Beide bilden ein einziges Wesen. Der Tiger kann euch lediglich verschlingen. Der Polyp aber atmet euch ein. Eine chinesische Seidenmalerei zeigt den Hai, der das Krokodil verschlingt, das die Schlange verschlingt, die den Adler verschlingt, der die Schwalbe verschlingt, die die Raupe frisst. Der Tod aller Orten erfordert das Begräbnis aller Orten. Die Fresser sind Totengräber. Alle Wesen kehren ineinander zurück. Verwesung ist Ernährung. Der fleischfressende Mensch ist ebenfalls ein Bestatter. Unser Leben ist aus Tod gemacht. Das ist das entsetzliche Gesetz. Wir sind Gräber. Das Ungeheuer war Bewohner dieser Grotte. Es war der schreckliche Genius des Ortes. Gilliatt hatte seinen Arm in das Loch gesteckt und der Krake hatte ihn geschnappt, hielt ihn fest. Er war die Fliege dieser Spinne. Riesenfaust, zerquetscht, mehr. Gilliatt hatte kein anderes Hilfsmittel als sein Messer. Die Fühlarme des Kraken kann man nicht abschneiden. Die Klinge glitt unweigerlich an diesem zähen, lederartigen Stoff ab. Beim Kraken wie beim Stier muss man den richtigen Augenblick abpassen. Kurzer Moment. Wenn der Stier den Hals beugt oder wenn der Krake den Kopf vorstreckt. Wer diesen Knackpunkt nicht findet, ist verloren. Gilliatt hielt sein Messer bereit. Das Saugen verstärkte sich immer mehr. Er betrachtete den Kraken und dieser ihn. Plötzlich löste das Tier seinen sechsten Fühlarm vom Felsen, um ihn auf Gilliatt zu schleudern. Gleichzeitig schob es rasch seinen Kopf vor. Gilliatt war wachsam. Wie er belauert wurde, lauerte er selbst. In dem Augenblick, als das Tier in seine Brust beißen wollte, sauste seine bewaffnete Hand herab. Gilliatt stieß die Spitze seines Messers in den flachen Schleimkörper. Und mit einer Kreisbewegung, die der Drehung bei einem Peitschenhieb glich, machte er einen runden Schnitt um die beiden Augen und riss den Kopf heraus. Das ganze Tier sackte in sich zusammen. Die Saugnäpfe lösten sich gleichzeitig von Gestein und Mensch. Es ist vorbei. Es war höchste Zeit, dass er den Kraken getötet hatte. Es ist. Er war beinahe erstickt. Sein rechter Arm und sein Rumpf waren blau angelaufen. An mehr als 200 Stellen zeigten sich Schwellungen. Aus einigen von ihnen quoll Blut. Während Gilliatt in aller Eile seine angeschwollene Haut abrieb, ergab es sich, dass er gedankenverloren aufblickte. Sein Blick drang in die Tiefe der Höhle. Ein lachendes Gesicht. Da lachte tatsächlich etwas. Es war ein Totenkopf. Doch gab es nicht nur den Kopf, sondern auch die dazugehörigen Gebeine. Ein menschliches Skelett. Gilliatt schaute sich um. Er war von einer Unzahl von Krabben umgeben. Diese Menge rührte sich nicht und bot den Anblick eines toten Ameisenhaufens. All diese Krabben waren ohne Leben, waren hohl. Sein Blick war auf etwas anderes gerichtet. Das Skelett. Unter diesem Wirrwarr von Scheren und Schalen sah man den Schädel mit seinen Rillen, die Rückenwirbel, die Schenkelknochen, die Schienbeine, die langen, gekrümmten Finger mit den Nägeln. Die Krabben sehen aus, als beendeten sie gerade ihr Mahl. Diese leeren Schalen fressen das Gerippe. Gilead hatte die Speisekammer des Kraken betreten. Die Krabben haben den Menschen gefressen. Der Krake hat die Krabben gefressen. Wer war dieser Mensch? Der Leichnam war gleichsam unter den Krabben begraben. Gilead grub ihn wieder aus. Auf einmal beugte er sich rasch vor. Er hatte soeben um das Rückgrat eine Art Band bemerkt. Das war ein Ledergürtel, den der Mensch zu seinen Lebzeiten offenbar um den Leib geschnallt trug. Das Leder vermodert, die Schnalle rostig. Gilead tastete den Gürtel ab und fühlte auf der Innenseite eine kleine Blechdose und einige Goldstücke. 20 Guineen. Dieses blecherne Behältnis war eine alte Matrosenschnupftabaksdose. Sie enthielt nur Papier. Die luftdicht abgeschlossene Dose hatte es konserviert. 3 Banknoten zu jeweils 1000 Pfund Sterling. Gilead legte die Banknoten in die Dose zurück. Dann machte er sich an die weitere Untersuchung des Gürtels. Auf der Innenseite waren einige Buchstaben in schwarzer, fetthaltiger Tinte aufgetragen. Sieur Clubin. Das Drama, das sich hier 10 Wochen zuvor abgespielt hatte, war nun in seinen Umrissen zu erkennen. Ein Ungeheuer hatte das andere angefallen. Der Krake hatte sich Clubin geschnappt. Hatte an ihm das Todesurteil vollstreckt. Clubin hatte dem Kraken als Köder gedient. Der Krake hatte ihn festgehalten, ertränkt und ausgesaugt. Die Krabben hatten ihn verschlungen. Der Krake, dann wieder die Krabben. Gilead war der Appetit nach Krabben vergangen. Es wäre, als esse ich Menschenfleisch. Gilead kehrte zum Liegeplatz der Durande zurück. Die Sonne war schon untergegangen, die Flut hatte ihren Höhepunkt erreicht und das Wasser begann wieder zu fallen. Beim Boot angekommen, schrak er zusammen. Das Wasser in der Schaluppe hatte eine Höhe von fast 2 Fuß erreicht. Das Boot leckt. Wenn Gilead eine Stunde später zurückgekehrt wäre, so hätten wahrscheinlich nur noch Schornstein und Mast aus dem Wasser geragt. Gilead stand, tastend, gebeugt, bis über die Hälfte im Wasser und suchte lange. Schließlich entdeckte er den Schaden. Während der heftigen Windstöße war das Boot hinten ziemlich heftig auf den Felsen gestoßen worden. Ein Vorsprung am kleinen Douvre hatte auf der Steuerbordseite des Rumpfes einen Bruch bewirkt. Beunruhigend bei dem Leck war seine Größe. Beruhigend war, dass es sich oberhalb der Wasserlinie befand, wenn das Boot nicht wie jetzt mit Wasser angefüllt war. Im Moment der Entstehung des Lecks war das Wasser in der Enge derart heftig aufgepeitscht gewesen, dass die Wogen sich über die gewöhnliche Wasserlinie erhoben und durch die Bruchstelle in die Schaluppe gelangten. Jetzt hielt das Gewicht des eingedrungenen Wassers den Riss unterhalb der Wasserlinie. Daher die unmittelbar drohende Gefahr. Doch wenn es gelänge, das Leck zu stopfen, könnte ich das Boot ausschöpfen. Es erhöbe sich wieder aus dem Wasser, das Leck läge trocken und eine Ausbesserung wäre möglich. Unterdessen stieg das Wasser stetig weiter. Es hatte jetzt schon eine Höhe von über 2 Fuß erreicht und ging Gilead bis über die Knie. Alle Seeleute wissen, dass in solchen Fällen ein Pfropfen die einzige Rettung ist. Man nimmt Tuchfetzen aller Art und stopft so viel wie möglich in das Leck. Er nahm seine Teerjacke. Der Teerjacke ließ er das Schaffell, dem Schaffell das Wollhemd, dem Wollhemd die Bluse folgen. Alles ging hinein. Der Pfropfen war fertig. Und er schien durchaus seinen Zweck zu erfüllen. Gilead hatte wieder mit dem Ausschöpfen des Schiffsraums begonnen. Aber seine Arme waren am Ende ihrer Kraft und vermochten kaum mehr, das gefüllte Ösfass zu heben. Er war nackt und zitterte. Gilead spürte das düstere Nahen des Endes. Das finstere Verhängnis. Die Maschine. Mein Boot. Meine Arbeit. Ich. Alles gehört jetzt dem Untergang. Ein Anschwellen der Wogen genügt, um den Pfropfen aus dem Leck zu stoßen. Ich bin nur noch der Zuschauer meines Lebens oder meines Todes. Auf dieser Klippe, dieser tragischen Folterbank, hatte er die Isolation, den Hunger, den Durst, die Kälte, das Fieber, die Arbeit, den Schlaf überwunden. Nach der Flut der Sturm. nach dem Sturm der Krake, nach dem Untier, das Gespenst. In dieser Klippe, die ich im Triumph zu verlassen gedachte, hat mich der tote Clubin soeben lächelnd betrachtet. Er hat recht. Ich bin verloren und genauso tot wie er. Wenn der Pfropfen nachgäbe und das Leck wieder aufbräche, könnte nichts das Sinken der Schaluppe verhindern. Es wäre so, als löste sich der Verband über einer abgebundenen Arterie. Furchtbar. Unter sich die dunkle Macht zu spüren. Der Abgrund zieht mich zu sich hinab. Gilead hatte kein einziges Kleidungsstück mehr. Er war nackt vor der Unendlichkeit. Da legte er sich der Länge nach mit dem Rücken auf den Felsen, das Gesicht den Sternen zugewandt, und besiegt, die Hände vor der schrecklichen Tiefe faltend, rief er in die Unendlichkeit hinaus: Gnade! Gnade! Niedergeschmettert von dem Unermesslichen, flehte er es an. Es schien ihm, als fühlte er sich in der Kälte, im Schlaf, im Gebet, im Schatten gänzlich aufgehen. Und seine Augen schlossen sich. Es gibt ein Ohr im Unbekannten. Einige Stunden gingen dahin. Die Sonne erhob sich mit blendendem Glanz. Ihr erster Strahl erhellte auf dem Plateau des großen Douvre eine reglose Gestalt. Das war Gilead. Er lag noch immer auf dem Felsen ausgestreckt. Dieses nackte Ding, eisig und starr, zeigte kein Zittern mehr. Die geschlossenen Augenlider waren bleich. Schwerlich hätte man sagen können, dass das hier kein Leichnam sei. Die Sonne stieg weiter und ihre Strahlen fielen weniger schräg auf Gilead. Der Wind, der zuerst nur lauwarm gewesen war, erhitzte sich nun. Der starre, nackte Körper zeigte noch immer keine Regung, doch die Haut schien weniger bleich zu sein. Die Sonne näherte sich dem Zenit und ihre Strahlen fielen nun senkrecht auf das Douvre-Plateau. Eine verschwenderische Lichtfülle ergoss sich aus der Himmelshöhe und verband sich mit dem gewaltigen Abglanz des heiteren Meeres. Der Felsen begann sich zu erwärmen und damit auch der Mensch auf ihm. Ein Seufzer hob Gileads Brust. Er lebte. Die Sonne setzte ihre fast leidenschaftlichen Liebkosungen fort. Der Wind, jetzt schon der Wind des Mittags und des Sommers, näherte sich Gilead wie ein sanft hauchender Mund. Gilead bewegte sich. Die friedliche Stille des Meeres war unbeschreiblich. Es murmelte wie eine Amme bei ihrem Kind. Die Wogen schienen die Klippe zu wiegen. Gilead schlug die Augen auf. Die Schaluppe liegt da, unversehrt. Der Pfropfen hat gehalten. Das Meer hat ihr nur wenig zugesetzt. Alles ist gerettet. Gilead war nicht mehr müde. Seine Kräfte waren wiederhergestellt. Er schöpfte die Schaluppe aus, bis das Leck über der Wasserlinie war. Er kleidete sich an, aß einige Muscheln, trank. Bei Tag besehen erforderte das Leck mehr Arbeit, als er geglaubt hatte. Es war ein recht beträchtlicher Schaden, und der ganze Tag reichte kaum aus, um ihn zu beheben. In der Frühe des folgenden Tages entfernte Gilead die Barriere und öffnete die Ausfahrt des Engpasses. Mit den Lumpen bekleidet, die das Leck besiegt hatten, mit dem Gürtel Clubins samt 75.000 Francs am Leib, stand er aufrecht, in der reparierten Schaluppe, neben der geretteten Maschine, und verließ die Douvre-Klippen bei günstigem Wind und wunderbar ruhigem Meer. Er hielt auf Guernsey zu. Die Arbeiter des Meeres. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo. Aus dem Französischen von Rainer G. Schmidt. Teil 3. Déruchette. Nacht und Mond. Saint-Samson, war eine alte Pfarre, die sich den Brauch der Feierabendglocke bewahrt hatte und zeitig ihre Lichter löschte. Man legte sich mit der Sonne schlafen und stand mit ihr auf. In diesen alten normannischen Dörfern hält man sich gern an die Gepflogenheiten der Hühner. Eines Abends, Anfang Mai, war Messle Thierry, nachdem er einige Augenblicke lang die Mondsichel in den Bäumen beobachtet und den Schritten Derichettes gelauscht hatte, wieder in sein Zimmer auf der Hafenseite zurückgekehrt und schlafen gegangen. Messle Thierrys Beliebtheit in Saint-Saëns rührte von seinem Erfolg her. Als der Erfolg dahin war, wurde es einsam und öde um ihn. Man möchte fast meinen, dass Pech ansteckend wäre und dass die Glücklosen die Pest hätten. So schnell stellt man sie unter Quarantäne. Die Einsamkeit um das Haus Le Bravées war jetzt so groß, dass man dort nicht einmal Kunde von dem lokalen Großereignis hatte, das an diesem Tag ganz Saint-Saëns in Aufruhr versetzte. Der Pfarrer des Kirchspiels, Ehrwürden Jouet Ebenezer Caudray, war reich geworden. Sein Onkel, der ruhmreiche Dekan von St. Asaph, war soeben in London gestorben. Diese Neuigkeit hatte das Postschiff Kaschmir mitgebracht. Die Kaschmir sollte am Mittag des nächsten Tages nach Southampton zurückkehren. Ehrwürden Ebenezer muss unverzüglich zur amtlichen Testamentseröffnung. Er wird sicher morgen mit dem Postschiff nach London fahren. Messle Thierry war der Gefangene seines Kummers. Er hatte sich vollständig bekleidet in seine Hängematte geworfen. Eine Pause, ein Atemholen, ein Aussetzen von Gedanken. Schlief er? Nein. Wachte er? Nein. Eigentlich befand sich Messle Thierry seit 2,5 Monaten, seit dem Untergang der Durande, in einem somnambulen Zustand. Nächtliches Gewölk voll wirrer Gesichter zog durch sein Hirn. Der Kaiser Napoleon diktiert mir seine Memoiren. Es gibt mehrere Derichettes. Wunderliche Vögel sind in den Bäumen. Die Straßen von Lons-le-Saulnier verwandeln sich in Schlangen. Der Albtraum war der Aufschub der Verzweiflung. Manchmal verharrte er einen ganzen Nachmittag lang an seinem Stubenfenster. Der ganzen Welt den Rücken kehrend, starrte er auf den alten Eisenring, an dem einst die Durande festgemacht war. Wie der Rost ihn langsam überzieht. Messle Thierry war auf die rein mechanische Funktion des Lebens reduziert. Das Leben ist die Reise. Die Idee ist der Wegweiser. Gibt es keinen Wegweiser mehr, so bleibt man stehen. Das Ziel ist verloren. Die Kraft ist erstorben. Ich habe vom Himmel nur noch meinen Abgangsschein zu erbitten. Den beiden großen blinden Mächten gegenüber, dem Schicksal und der Natur, hat der Mensch in seiner Ohnmacht eine Stütze gefunden, das Gebet. Der Mensch lässt sich durch den Schrecken helfen. Er erbittet von seiner Furcht Beistand. Die Angst rät ihm zum Kniefall. Diese Möglichkeit zu erahnen, ist bereits ein Trost. Aber Le Thierry betete nicht. Es gab für Le Thierry in seinem jetzigen Zustand nur ein einziges klares Bild. Das Lächeln der Richette. Außerhalb dieses Lächelns war alles schwarz. Seit einiger Zeit jedoch war dieses Lächeln selten geworden. Sie schien in Gedanken versunken. Sie hatte nicht mehr diese kindliche, zu Streichen aufgelegte Fröhlichkeit. Man sah sie nicht mehr am Morgen, wenn ein Kanonenschuss den Tag begrüßte, einen Knicks machen. Bumm, lieber Tag! So tritt doch bitte ein. Sie gab sich Mühe, Le Thierry zuzulächeln und ihn zu zerstreuen. Doch ihre Fröhlichkeit trübte sich von Tag zu Tag. Außerdem schien sie nun einen starken Hang zur Religion entwickelt zu haben. Sie versäumte keinen Gottesdienst, weder sonntags noch donnerstags. Es ist ein großes Glück, wenn ein junges Mädchen, das seitens der Männer so mannigfachen Gefahren ausgesetzt ist, sich Gott zuwendet. Da brauchen sich die armen Eltern wenigstens nicht wegen möglicher Liebeleien zu beunruhigen. Eines Nachmittags, am 15. oder 20. April, waren an der Tür des Hauses Le Bravées zwei Schläge zu hören, die den Briefträger ankündigten. Guter Vater, ein Brief für euch. Wollt ihr ihn nicht lesen? Dieser Brief kam übers Meer und trug den Poststempel Lisboa. » Auf See am 10. März dieses Jahres. An Mesletieri zu Saint-Sampson. Ihr werdet meinen Brief mit Vergnügen lesen. Ich bin auf der Tamaulipas, auf dem Weg nach St. Nimmerlein. Ich benutze die Begegnung mit dem Schiff Hernán Cortés, das nach Lissabon fährt, um euch diesen Brief zukommen zu lassen. Ihr werdet staunen. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ebenso ehrlich wie Sieur Clubin. Ich nehme zwar an, ihr wisst, was sich ereignet hat. Doch ist es vielleicht nicht überflüssig, dass ich es euch mitteile. Ich hatte mir von euch auf eine etwas unkorrekte Weise 50.000 Francs geliehen. Vor meiner Abfahrt aus Saint-Malo habe ich eurem Vertrauensmann, Sieur Clubin, 3 Banknoten zu je 1.000 Pfund für euch übergeben. Zweifelsohne werdet ihr diese Rückzahlung als genügend empfinden. Sieur Clubin schien mir etwas übereifrig. Deshalb benachrichtige ich euch. Euer anderer Vertrauensmann, Rantaine. PS. Sieur Clubin hatte einen Revolver. Und deshalb kann ich keine Quittung vorweisen. Berührt einen Zitteraal. Berührt eine geladene Leidener Flasche. Dann spürt ihr, was Mesletieri beim Lesen dieses Briefes empfand. Ich erkenne diese Schrift. Ich erkenne diese Unterschrift. Das war eine Erschütterung, die seinen Geist sozusagen wieder auf die Beine brachte. Die Geschichte mit den 3.000 Pfund, die Rantaine Clubin anvertraut hatte, war ein Rätsel. Und insofern die nützliche Seite der Erschütterung, als sie Lethierrys Gehirn zum Arbeiten zwang. Denn seit einiger Zeit beschäftigte sich die öffentliche Meinung Guernseys wieder mit der Beurteilung Clubins. Man begann, sich Fragen zu stellen, in Zweifel zu ziehen, wettete für oder gegen ihn. Je deutlicher Clubin ins Licht rückte, desto schwärzer wurde er. In Saint-Malo ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, um Erkenntnisse über das Schicksal eines Küstenwächters zu erlangen. Wurde er ermordet? Im Wirtshaus an der Porte Dinan, wo Clubin unbekannt zu sein glaubte, ist er erkannt worden. Der Wirt hat ausgesagt, Clubin hat eine Flasche Branntwein gekauft. Für wen? Der Betreiber der Auberge Jean hat ausgesagt, Clubin ist aus unerklärlichen Gründen die Abende über ausgewiesen. Clubin hat unbedingt abfahren wollen. Obwohl er wusste, er würde in Nebel geraten. Die Einwohner von Torteval haben gesehen, wie Clubin sich einige Tage vor dem Untergang der Durande in Richtung Pleymont, nahe den Anois-Felsen, begeben hat. Schließlich hatte das Spukhaus von Pleymont selber ausgesagt. Einige Leute, die unbedingt Genaueres wissen wollten, waren dort eingestiegen und hatten Clubins Reisesack gefunden. Er hatte sich in der Klippe getäuscht. Von jenen Felsen wäre die Küste durch Schwimmen leicht zu erreichen. Denn Aufenthalt im Spukhaus gestattete es, die Gelegenheit zur Flucht abzuwarten. Eins fügte sich ins andere zu einem stimmigen Ganzen. Allein das Fundament fehlte. Man lässt ein Schiff nicht aus purer Lust am Schiffe versenken untergehen. Man setzt sich nicht all den Gefahren des Nebels, der Klippe, des Schwimmens, des Unterschlüpfens und der Flucht aus, ohne ein Interesse zu verfolgen. Was kann wohl Clubins Beweggrund gewesen sein? Rantaines Brief lieferte Clubins Motiv. Es ging um den Diebstahl von 75.000 Francs. Sein Brief schafft schlagartig endgültige Klarheit. Doch was war aus Clubin geworden? Wahrscheinlich war er Opfer seines Irrtums geworden und gewiss in den Douvre-Klippen umgekommen. Dieses Errichten eines Gerüsts von Vermutungen, die, wie man sieht, der Wahrheit sehr nahe kamen, beanspruchte Lethierrys Geist mehrere Tage lang. Rantaines Brief erwies ihm den Dienst, ihn zum Nachdenken zu zwingen. Es folgte die noch schwierigere Anstrengung, Erkundigungen einzuziehen. Er war gezwungen, sich auf Gespräche einzulassen, ja sogar zu suchen. Nach Verlauf von 8 Tagen hatte er bis zu einem gewissen Grade seine praktische Vernunft wiedergewonnen. Sein Geist hatte wieder Boden unter den Füßen und er war fast geheilt. Er ist aus dem Zustand der Verwirrung herausgetreten. Der Brief von Rantaine räumt zwar ein, dass ich mir von dieser Seite her Hoffnung auf eine Wiedererstattung hätte machen können. zerstört aber auch gleichzeitig diese letzte Möglichkeit. Der Brief fügt der Katastrophe mit der Durande noch diesen neuen Schiffbruch der 75.000 Francs hinzu. Er setzt mich gerade wieder so weit in Besitz des Geldes, um mich seinen Verlust spüren zu lassen. Das Unglück, das geballt auf einen hereinbricht, ist annehmbar, nicht aber der Staub, den es aufwirbelt. Diese Erniedrigung macht die Vernichtung noch schlimmer. Es ist die zweite Vernichtung, die zu der ersten hinzukommt und zudem hässlich ist. Man steigt eine weitere Stufe ins Nichts hinab. Nach dem Leichentuch kommt der Lumpen. An Verarmung denken. Es gibt keinen traurigeren Gedanken. Dagegen ist der Ruin eine einfache Sache. Das wäre ein heftiger, grausamer Schlag des Schicksals. Die Katastrophe ist unwiderruflich da. Daran ist nicht zu rütteln. Man fügt sich. Alles ist zu Ende. Man ist am Boden zerstört. Auch gut. Man ist tot. Keineswegs. Man lebt noch. Schon am nächsten Tag bemerkt man es. Woran? An Nadelstichen. Dieser oder jener Passant grüßt nicht mehr. Es regnet Rechnungen. Da geht einer eurer Feinde lachend vorbei. Alle Dummköpfe haben vorausgesehen, dass euch das passieren musste. Die Familie sitzt stumm am Tisch. Die geliebten Gesichter sind sorgenvoll. All das heißt verarmen. Täglich muss man aufs Neue sterben. Stürzen, das ist nichts. Das ist im Glutofen vergehen. Verarmen, das ist auf kleinem Feuer schmoren. An besagtem Abend, einem der ersten des Monats Mai, war Le Thierry trauriger denn je schlafen gegangen und ließ die Richette im Mondschein durch den Garten irren. All diese armseligen und unangenehmen Kleinigkeiten, die den Verlust eines Vermögens noch erschweren, gingen ihm im Kopf herum. Was für eine hässliche Häufung von Elend. Mein Sturz ist endgültig. Was soll aus uns werden? Welche Opfer sind der Richette aufzuerlegen? Muss Le Bravé verkauft werden? In seinem Reich war er der Mann der Ideen, des Erfolgs, der Umwälzung gewesen. Und darauf sollte er verzichten und abdanken. Nichts mehr sein. Gegenstand des Gespötts. Dem hochmütigen Mitleid der Idioten anheimfallen. Die Routine, die Dickköpfigkeit, den Schlendrian, den Egoismus, die Ignoranz triumphieren sehen. Mit ansehen müssen, wie die altmodischen Kutter wieder stumpfsinnig von Woge zu Woge schaukeln, das Überholte als Neuheit angepriesen sehen. Ich habe den Ozean überwunden, mit der Durande. Es gibt Sicherheit auf dem Meer. Niemals hatte er seinen Verlust bitterer empfunden. Unter dieser drückenden Traurigkeit schlummerte er schließlich ein. Er blieb ungefähr 2 Stunden mit geschlossenen Augenlidern liegen, träumte viel, fieberte. In tiefer Nacht, gegen Mitternacht oder ein wenig früher oder später, schüttelte er diese Schläfrigkeit ab. Er erwachte, öffnete die Augen und sah durch das seiner Hängematte gegenüberliegende Fenster etwas Außergewöhnliches. Der Schornstein eines Dampfschiffes. Mess Le Thierry setzte sich mit einem Ruck auf. Die Hängematte schwankte, wie von einem Sturm gerüttelt. Le Thierry schaute hinaus. Er sah im Fenster eine geisterhafte Erscheinung. Im Rahmen der Scheibe zeigte sich der im hellen Mondschein liegende Hafen. Und vor dieser Helligkeit hob sich ganz nahe am Haus eine herrliche Silhouette ab. Aufrecht, rund und schwarz. Der Rauchfang einer Maschine. Kurz darauf, schnell wie ein Blitz, war er auf dem Kai mit einer Laterne in der Hand. An dem alten Ankerring der Durande liegt ein Boot. Es trägt, leicht heckwärts, einen massiven Klotz, aus dem sich der Schornstein gerade vor das Fenster meines Hauses erhebt. Lethierry sprang hinein und eilte auf den Klotz zu, den er jenseits des Mastes erblickte. Es war die Maschine. Sie ist da. Vollständig und unversehrt. Vierkantig auf ihrem gusseisernen Boden ruhend. Der Heizkessel hat noch alle seine Zwischenwände. Die Radachse ist aufrecht stehend neben dem Kessel festgezurrt. Die Pumpe ist an ihrem Platz. Nichts fehlt. Dann brach er in Lachen aus. Er richtete sich wieder auf, hielt den Blick auf die Maschine geheftet, streckte seine Hände zum Schornstein aus. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Die Hafenglocke war nur wenige Schritte entfernt auf dem Kai. Er lief zu ihr hin, ergriff die Kette und begann Sturm zu läuten. Gilliatt war in der Tat bei voller Dunkelheit nach Saint-Samson zurückgekehrt. Er hatte die Stunde mit Bedacht gewählt. Die Flut nur halb hoch. Genügend Mondlicht und Wasser. Er hatte völlig geräuschlos am Haus Le Bravet angelegt und das Boot am Eisenring der Durande unter dem Fenster von Mess Lethierry festgemacht. Gilliatt verließ das Boot, ging um das Haus herum und blieb an der Mauerecke stehen, wo er im Brombeergestrüpp verborgen, während langer Stunden und während ganzer Monate, den Garten des Hauses Le Bravet und zwei Fenster eines Zimmers in dem Haus betrachtet hatte. Mein Stein, meine Brombeerhecke. Wie ein wildes Tier, das zu seinem Bau zurückgekehrt ist, glitt er dort hinein und duckte sich nieder. Sobald er hockte, rührte er sich nicht mehr. Hinter dieser Mauer, da schläft sie. Am liebsten wäre er nicht hier gewesen. Aber er wäre eher gestorben, als wegzugehen. Er dachte an sie, die dort unerreichbar schlief. Und doch so nah. Dieses begehrte, ferne, unfassbare Wesen. Er dachte an das Geheimnis des Schlafes, den dieses ideale Wesen schlief. An die Träume, die solch ein Traumgeschöpf haben kann. Das Entzücken ist eine überströmende Fülle. Dieses Fenster zu sehen, ist schon fast zu viel. Aus den Zweigen eines Gesträuchs, das der Frühling schon dicht belaubt hatte, trat mit unbeschreiblicher, geisterhafter und himmlischer Langsamkeit eine Gestalt, ein Kleid, ein göttliches Gesicht hervor. Déruchette. Der Mond schien durch die Bäume. Einige Wolken irrten zwischen den bleichen Sternen umher. Das Meer raunte den Schattenwesen zu. Eine Nebelschicht stieg vom Horizont auf. Eine tiefe Melancholie lag über allem. Déruchette neigt die Stirn. Dieser gedankenvolle Blick, der aufmerksam ins Leere schaut. Die Bäume bewegten sich, wie von dem Zauber durchdrungen, der von ihr ausging. Eine ihrer Fußspitzen war zu sehen. Ihre gesenkten Wimpern zeigten jenes unbestimmte Zucken, das eine zurückgehaltene Träne und einen zurückgedrängten Gedanken verrät. In entzückender Unentschiedenheit wussten ihre Arme nicht, worauf sie sich stützen sollten. In ihrer ganzen Haltung liegt etwas leicht Verschwebendes. Sie ist eher ein Schimmer als ein Licht. Mehr eine Grazie als eine Göttin. Gilliatt war von Sinnen. Was er empfand, lässt sich nicht in Worte fassen. Die Gefühlsbewegung ist immer neu und das Wort ist immer schon benutzt worden. Daher die Unmöglichkeit, das Gefühl auszudrücken. Die Liebe war für Gilliatt wie der Honig für den Bären. Ein erlesener und köstlicher Traum. Seine Gedanken waren verwirrt. Er wusste nicht, wie ihm war. Die Nachtigall sang. Er glaubte zu sterben. Déruchette ist da. Die Ewigkeit beginnt. Ein Geräusch störte beide. Riss sie aus ihrer Träumerei und ihn aus seiner Verzückung. Jemand schritt durch den Garten. Es war der Schritt eines Mannes. Déruchette hob die Augen. Der Gehende war soeben stehen geblieben. Er musste ganz nahe sein. Der Zufall hatte die dicht belaubten Zweige so verteilt, dass Gilliatt die Sicht auf ihn versperrt war, Derichette aber nicht. Sie hatte sich halb von der Bank erhoben und war wieder auf sie zurückgefallen. Ihre Haltung schwankte zwischen dem Impuls zu fliehen und dem fasziniert zu verharren. Ihr Erstaunen war eine von Furcht erfüllte Bezauberung. Mein Fräulein, ich sehe euch jeden Sonntag und jeden Donnerstag. Ich habe gehört, dass ihr früher nicht so oft gekommen seid. Ich habe nie zu euch gesprochen, das ließ sich nicht mit meiner Pflicht vereinbaren. Heute spreche ich zu euch. Die Kaschmir fährt morgen ab, deshalb bin ich gekommen. Ihr geht jeden Abend in eurem Garten spazieren. Es wäre schlecht von mir, eure Gewohnheiten zu kennen, wenn ich nicht eine bestimmte Absicht dabei hätte. Mein Fräulein, ihr seid arm. Seit heute Morgen bin ich reich. Wollt ihr mich zu eurem Gatten nehmen? Derichette faltete die beiden Hände wie eine Flehende und schaute stumm, mit starrem Blick und am ganzen Leibe bebend auf den, der da redete. Mein Herr, ich wusste nicht, dass ich sonntags und donnerstags bemerkt wurde. Ich liebe euch. Gott hat das Herz des Menschen nicht geschaffen, damit es schweige. Es gibt für mich auf der Erde nur eine einzige Frau. Das seid ihr. Ich denke an euch wie an ein Gebet. Mein Glaube ruht in Gott und meine Hoffnung in euch. Ich glaubte, nichts Schlechteres zu tun als die anderen, die sich genau an die Regeln halten. Ihr wart da, sonst nichts. Ich war da, sonst nichts. Ich habe nichts weiter getan, als zu spüren, dass ich euch liebte. Willigt ihr ein? Solange ich arm war, habe ich geschwiegen. Ich reise morgen ab. Wenn ihr mich abweist, kehre ich nicht mehr zurück. Seid meine Verlobte. Wollt ihr es? Meine Augen haben schon mehr als einmal, ohne dass ich es wollte, diese Frage gestellt. Ich liebe euch. Ich werde mit eurem Onkel sprechen, sobald er mich empfangen kann, aber erst wende ich mich an euch. Oh ja, ich bete euch an. Das war so leise gesagt, dass nur Gilliatt es verstand. Oh ja, ich bete euch an. Sie blieb mit gesenktem Kopf sitzen, als ob das verschattete Gesicht auch die Gedanken im Dunkeln halten sollte. Die Blätter der Bäume bewegten sich nicht. Dies war ein ernster und stiller Augenblick, in welchem der Schlaf der Dinge sich mit dem Schlaf der Wesen verbindet, in welchem die Nacht den Herzschlag der Natur zu hören scheint. In dieser gesammelten Ruhe erhob sich wie eine Harmonie, die ein Schweigen vervollständigt, das unendliche Rauschen des Meeres. Mein Fräulein? Derichette erbebte. Ach, ich warte. Worauf wartet ihr? Auf eure Antwort. Gott hat sie vernommen. Du bist meine Verlobte. Stehe auf und komme. Möge der blaue Sternenhimmel Zeuge sein, wie meine Seele von deiner angenommen wird. Und möge sich unser erster Kuss mit dem Firmament vermählen. Derichette erhob sich und blieb einen Moment lang stehen, wobei ihr Blick starr nach vorne gerichtet war, zweifellos auf einen anderen Blick. Dann ging sie mit langsamen Schritten, gesenkten Hauptes, mit hängenden Armen und ausgestreckten Fingern auf das Gebüsch zu und verschwand daselbst. Einen Augenblick später sind es auf dem Sand zwei Schatten. Sie verschmelzen miteinander. Die Zeit rinnt uns dahin wie in einer Sanduhr, ohne dass wir dieses Schwinden empfinden, vor allem in gewissen erhabenen Augenblicken. Auf der einen Seite dieses Paar, das nichts von diesem Zeugen wusste und ihn nicht sah. Auf der anderen Seite dieser Zeuge, der dieses Paar nicht sah, es aber dort wusste. Wie viele Minuten verharrten sie so in diesem geheimnisvollen Stillstand? Zu Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Despotische Dankbarkeit. Ungestüm riss Messle Thierry an der Glocke. Plötzlich hielt er inne. Ein Mann war um die Ecke am Kai gekommen. Gilliatt! Messle Thierry lief auf ihn zu, oder vielmehr stürzte sich auf ihn, packte seine Hand mit beiden Fäusten und schaute ihm einen Moment lang schweigend in die Augen. Es war ein Schweigen, das platzen möchte, aber nicht weiß, wohin. Dann schüttelte er ihn mit Gewalt, presste ihn in seine Arme und zog ihn in den unteren Saal des Hauses. Er setzte sich, oder viel besser gesagt, auf einen Stuhl neben einem großen Tisch, dessen vom Mondlicht beschienene Fläche einen unbestimmten blassen Abglanz auf Gilliatts Antlitz warf. Mein Sohn, der Mann mit der Sackpfeife, Gilliatt, hab's doch gewusst, dass du es warst. Donnerwetter, du bist also doch hingegangen. Vor 200 Jahren hätte man dich verbrannt. Das ist Zauberei. Nicht eine einzige Schraube fehlt. Ich habe mir alles angeschaut, alles wiedererkannt, alles mit Händen gegriffen. Ich habe die Glocke geläutet. Ich habe dich gesucht. Ich sagte mir, wo ist er, dass ich ihn fressen kann. Dieser Kerl da kommt von den Douvre-Klippen zurück, bringt mir mein Leben wieder. Donnerlittchen, du bist ein Engel. Ja, das ist meine Maschine. Niemand wird es glauben. Man wird sie sehen und sagen, das ist nicht wahr. Alles ist vorhanden, aber auch alles. Nicht ein Schlangenrohr fehlt, nicht ein Ventil, nur ein wenig ölen muss man sie. Aber wie hast du das gemacht? Die Durande wird wieder fahren. Gib mir dein Ehrenwort, dass ich nicht verrückt bin. Du hast ein Wunder vollbracht, ein wahres Wunder. Ah, dieser Halunke, wirf dich mir an den Hals und dir wird das ganze Land sein Glück verdanken. Sollen sie doch knurren in Saint-Sampson. Ich werde mich sofort darum kümmern, den Kahn wieder aufzubauen. Es ist erstaunlich, dass die Kurbelstange völlig heil geblieben ist. Weißt du schon? Es ist bewiesen, dass er es absichtlich getan hat. Clubin hat die Durande auflaufen lassen, um mir das Geld abzugaunern, das er mir überbringen sollte. Es ist eine lange Geschichte. Ich werde dir die Schurkerei ein andermal erzählen. Ich Riesenkamel hatte Clubin vertraut. Aber er ist selbst dabei hereingefallen, der Schurke. Denn lebend ist er gewiss nicht davongekommen, der Hundsfott. Es gibt doch einen Gott. Und dann Gilliatt. Hoppla hopp, werden wir die Durande wieder aufbauen. Wir machen sie 20 Fuß länger. Man baut jetzt größere Schiffe. Ich werde in Danzig und Bremen Holz kaufen. Jetzt habe ich die Maschine und da bekomme ich auch wieder Kredit. Das Vertrauen wird wieder zurückkehren. Schweigend griff Gilliatt in seine Tasche, zog etwas daraus hervor und legte es vor sich hin. Es war der Ledergürtel, den er mitgebracht hatte. Er öffnete ihn und breitete ihn auf dem Tisch aus, sodass auf seiner Innenseite im Mondschein die Schrift zu entziffern war. Clubin. Aus der Gürteltasche zog er eine Dose und der Dose entnahm er drei zusammengefaltete Stücke Papier, die entfaltete und Messle Thierry reichte. Messle Thierry untersuchte die drei Blätter. 1000 Pound Sterling. Messle Thierry nahm die drei Banknoten, legte sie nebeneinander auf den Tisch, schaute sie an, schaute Gilliatt an, blieb einen Augenblick lang sprachlos. Das auch noch. Meine Banknoten, alle drei. Meine 75.000 Francs. Du bist also bis in die Hölle gegangen. Gilliatt bringt die Maschine zurück und noch dazu das Geld. Ich werde Holz erster Güte kaufen. Wir werden das Tannenholz in Danzig und das Eichenholz in Bremen kaufen. Wir werden eine schöne Bordwand zimmern. Die Eiche kommt nach außen, die Tanne nach innen. Was für eine schöne Dürande werden wir hinbekommen. Man wird mir keine Vorschriften machen. Ich werde keinen Kredit mehr nötig haben. Ich habe das nötige Kleingeld. Nun, es ist dir doch wohl klar, dass du Déruchette heiratest. Nein. Wie nein? Ich liebe sie nicht. Mess Lethierry ging zum Fenster, öffnete es, schloss es wieder, kam zum Tisch zurück, nahm die drei Banknoten, faltete sie zusammen, beschwerte sie mit der Blechdose, kratzte sich am Kopf und ergriff Clubins Gürtel. Da steckt etwas dahinter. Du liebst Déruchette nicht. Du hast also für mich auf der Sackpfeife gespielt? Gilliatt, noch immer an die Wand gelehnt, erblasste wie jemand, der in den letzten Zügen liegt. So ein Dummkopf. Er liebt Déruchette nicht. Na gut, stell dich darauf ein, sie zu lieben, denn sie wird nur dich heiraten. Außerdem habe ich Watte in den Ohren. Ich habe vielleicht schlecht gehört. Wiederhole, was du gesagt hast. Ich habe Nein gesagt. Du hast Nein gesagt. Er bleibt dabei, dieses Rhinoceros. Du hast irgendetwas, das ist sicher. Du hast Nein gesagt. Das übersteigt jede bekannte Dummheit. Um der schönen Augen des Papas willen bist du auf die Douvre gegangen, hast Hitze, Kälte, Hunger, Durst ertragen, das Ungeziefer vom Felsen gegessen, hast Nebel, Regen und Wind zur Schlafkammer gehabt und hast es geschafft, mir meine Maschine zurückzubringen, so wie man einer schönen Frau ihren entflogenen Kanarienvogel zurückbringt. Und dann das Unwetter vor 3 Tagen, bilde dir ja nicht ein, ich hätte das nicht bemerkt. Du musst ganz schön im Zug gestanden haben. Damit du einem alten Dickkopf wie mir eine Schnute ziehen kannst, hast du gehämmert, geschnitten, gedreht, gedrechselt, gezogen, gefeilt, gesägt, gezimmert, hast dich zerfleischt und dabei mehr Wunder vollbracht als alle Heiligen des Paradieses zusammen. Ah, du Idiot! Entweder bist du verrückt oder ich bin es. Und da steht er und sagt kein Wort. Das ist nicht erlaubt, all das zu tun, was du getan hast, und dann am Ende zu sagen, ich liebe Déruchette nicht. Nun gut. Wenn du sie nicht heiratest, wird sie eine alte Jungfer werden. Als erstes brauche ich dich. Du wirst die Dürande führen. Bilde dir nur nicht ein, dass ich dich so einfach ziehen lasse. Pah, nicht mit mir, mein Goldjunge. Ich lasse dich nicht los. Ich halte dich fest. Ich höre dir nicht einmal zu. Aber sag doch was. Inzwischen hatte die Glocke das Haus und die Umgebung aus dem Schlaf gerissen. Eine Gruppe von Nachbarn, Bürgern, Seeleuten und Bauern in aller Eile zusammengekommen, stand draußen auf dem Kai und starrte wie versteinert auf den Schornstein der Dürande in dem Boot. Einige von ihnen schoben sich stillschweigend durch die halb geöffnete Tür ins Innere. Große, freudige Ereignisse müssen an die große Glocke gehängt werden, brauchen Publikum. Mess Lethierry bemerkte plötzlich, dass er von Menschen umringt war. Sofort machte er sie zu Zuhörern. Ah, da seid ihr ja. Das ist sehr fabelhaft. Ihr kennt schon die Neuigkeit. Dieser Mensch hier ist dort gewesen und hat dies hier mitgebracht. Gerade eben, als ich aufgewacht bin, habe ich den Schlot gesehen, direkt unter meinem Fenster. Meine Freunde, ich teile euch mit, dass es keinen Schiffbruch mehr geben wird. Ich habe den Mechanismus überprüft. Er ist wie neu, völlig unversehrt. Man könnte meinen, das Ding sei gestern Morgen gebaut worden. Ah, du wirst sie heiraten. Ich? Nein, Gilliatt. Wen? Was? Heiraten? Ja. Die Maschine? Nein. Wen? Die Déruchette natürlich. Und die Maschine. Alle beide. Er wird mein doppelter Schwiegersohn sein. Er soll Kapitän sein. Ahoi, Kapitän Gilliatt! Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ganz gewiss hat er Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und wie sollte ich ihm dann nicht die Richette zur Frau geben? Seit einigen Augenblicken befand sich die Richette im Saal. Sie hatte kein Wort gesagt, kein Geräusch gemacht. Sie war wie ein Schatten eingetreten. Sie hatte sich fast unbemerkt auf einen Stuhl gesetzt. Kurz nach ihr hatte sich eine zweite stumme Erscheinung gezeigt. Ein schwarz gekleideter Mann mit weißem Kragen und einem Hut in der Hand. Mehrere Lichter brannten jetzt in der langsam wachsenden Menge und beleuchteten den schwarz gekleideten Mann von der Seite. Sein Profil von jugendlich bezaubernder Blässe zeichnete sich vor dem dunklen Hintergrund in vollendeter Ausprägung ab. Er stützte seinen Ellenbogen gegen die Ecke einer Türfüllung und hielt seine Stirn mit der linken Hand. Eine Haltung, die unwillentlich voll Anmut war. In seinen zusammengepressten Mundwinkeln zeigte sich ein schmerzlicher Zug. Er beobachtete und horchte mit tiefer Aufmerksamkeit. Seine Haltung drückte ein Zögern aus und sein Blick Bestimmtheit. Dieser Blick traf sich zuweilen mit dem der Richettes. Miss Lethierry bemerkte Herrn Ebenezer zuerst nicht, wohl aber der Richette. Er ging zu ihr hin und küsste sie mit aller Glut, die ein Kuss auf die Stirn haben kann. Zugleich streckte er den Arm gegen die dunkle Ecke aus, in der Gilliatt stand. Der Richette, du bist wieder reich. Und hier steht dein Gatte. Der Richette hob verwirrt den Kopf. Die Hochzeit wird sofort gefeiert werden, morgen, wenn möglich. Wir werden Dispens erhalten. Hierzulande kommt es nicht so sehr auf Formalitäten an. Der Dekan macht, was er will, und man ist verheiratet, bevor man Zeit hat, Achtung zu rufen. Du hast gesagt, ich heirate ihn. Und du wirst ihn heiraten. Und ihr werdet Kinder haben. Und du wirst keinen Soldaten oder Pfarrer geheiratet haben. Das heißt, einen, der tötet, oder einen, der lügt. Aber was stehst du da an der Ecke, Gilliatt? Man sieht dich ja gar nicht. Licht strahlt mir meinen Schwiegersohn taghell an. Wie schön er ist. Gilliatt war hässlich. Er war noch gerade so, wie er am Morgen die Douvre-Klippen verlassen hatte. In zerrissenen Kleidern, aus denen die Ellbogen hervorschauten, mit langem Bart, struppigem Haar, mit roten, entzündeten Augen, mit aufgesprungenem Gesicht, blutigen Händen, nackten Füßen. Auf seinen behaarten Armen waren noch einige Geschwüre zu sehen, die von den Saugnäpfen des Kraken herrührten. Das ist mein wahrer Schwiegersohn. Wie er sich mit dem Meer herumgeschlagen hat. Er ist ganz zerfetzt. Welche Schultern, welche Pranken. Wie schön du bist. Der Richette war ohnmächtig geworden. Seit dem frühen Morgen war ganz Saint-Sanson auf den Beinen und Saint-Pierre-Port begann gerade einzutreffen. Die Wiederauferstehung der Durande erregte auf der Insel ein ähnliches Aufsehen, wie es die Marineerscheinung von La Salette in Mittelfrankreich getan hatte. Der Kai wimmelte von Menschen, die sich den aus dem Boot ragenden Schornstein ansehen wollten. Gilliatt, der Träumer, der Sinierer. Gilliatt, der Zauberer. Gilliatt, der Durchtriebene. Es ist nicht immer angenehm, auf der Insel Leute zu haben, die zu solchen Dingen fähig sind. Miss Lethierry saß an seinem Tisch vor seinem Fenster und schrieb. Er sah auf dem Weg, der zu dem Hauswegesende führt, einen Jungen in Richtung Saint-Pierre-Port mit einem Handwagen daherkommen. In dem Wagen war ein Koffer aus gelblichem Leder. Wohin gehst du, Junge? Zur Kaschmir. Wozu? Diesen Koffer hinbringen. Nun gut, dann wirst du auch meine drei Briefe hinbringen. Miss Lethierry öffnete die Schublade seines Tisches, nahm ein Stück Schnur heraus, band die Briefe, die er soeben geschrieben hatte, mit einem Kreuzknoten zusammen und warf das Bündel dem Jungen zu. Du sagst dem Kapitän der Kaschmir, dass ich die geschrieben habe und dass er sie besorgen soll. Sie gehen nach Deutschland, nach Bremen und Danzig. Ich werde den Kapitän nicht sprechen. Warum? Die Kaschmir liegt nicht am Kai. Aha. Sie ist auf der Rede. Richtig, wegen der Flut. Ich kann nur mit dem Schiffspatron sprechen. Dann wirst du ihm meine Briefe anempfehlen. Ja. Wann fährt die Kaschmir ab? Um 12 Uhr. Der Junge steckte die Briefe in seine Tasche, nahm den Holm seines Karrens wieder in die Hand und setzte seinen Weg zur Stadt fort. Monsieur Thierry nahm ein frisches Blatt Papier und begann wieder zu schreiben. Ich schreibe nach Bremen um Holz. Ich habe den ganzen Tag Besprechungen mit den Zimmerleuten wegen des Kostenvoranschlags. Der Wiederaufbau wird schnell vorangehen. Gehe du deinerseits zu dem Dekan und bitte um Dispens. Ich wünsche, dass die Hochzeit so schnell wie möglich stattfindet. Am besten sofort. Ich kümmere mich um die Durande, kümmere du dich um der Ruchette. Er datierte den Brief und unterzeichnete. Le Thierry. Er machte sich nicht die Mühe, den Brief zu versiegeln, faltete ihn nur vierfach und reichte ihn der Magd. Bring dies zu Gilliatt, ins Haus Wegesende. Die Abfahrt der Kaschmir. Es kann in Saint-Sanson nicht ein dichtes Gedränge sein, ohne dass es in Saint-Pierre-Port menschenleer wäre. Eine Merkwürdigkeit an einem Ort wirkt wie eine Saugpumpe. Sich den Schornstein der Durande unter den Fenstern von Mess Le Thierry anzuschauen, das war seit Sonnenaufgang die Hauptbeschäftigung in Guernsey. Jedes andere Ereignis war vor diesem verblasst. Der Tod des Dekans von St. Asaph war in der Versenkung verschwunden. Keine Rede mehr von ehrwürden Ebenezer Caudray, weder von seinem plötzlichen Reichtum noch von seiner Abfahrt mit der Kaschmir. Die Kirche von Saint-Pierre-Port befindet sich tief in der Hafenbucht, am Rande des Wassers, fast an der Landungsstelle selbst. Sie begrüßt die Ankömmlinge und verabschiedet die Abreisenden. Sie ist zugleich die Pfarrkirche von Saint-Pierre-Port und Dekanei der gesamten Insel. Sie hat den Stellvertreter des Bischofs zum Pfarrverweser, ein Geistlicher mit unumschränkten Vollmachten. Es war kurz vor 10 Uhr morgens. Der Zustrom nach Saint-Sanson schwoll allem Anschein nach noch an. Da die gesamte Bevölkerung von fieberhafter Neugier ergriffen nach Norden schwappte, war der kleine im Süden liegende Hafen verlassener denn je. Und doch sah man dort ein Boot und einen Schiffer. In dem Boot lag eine Reisetasche. Der Schiffer schien zu warten. Draußen auf der Reede sah man die Kaschmir vor Anker liegen. Sie schickte sich noch nicht zur Auftakelung an, da sie erst um Mittag abfahren sollte. Hätte ein Passant auf einer der Ufertreppen der Steilküste die Ohren gespitzt, hätte er das Gemurmel von Worten gehört und hätte er sich über die Felsvorsprünge gebeugt, hätte er, in einiger Entfernung von dem Boot, zwei Personen bemerkt. Einen Mann und eine Frau. Déruchette und Ebenezer standen einander gegenüber. Auge in Auge, Hand in Hand. Déruchette sprach, Ebenezer schwieg. Zwischen seinen Wimpern hing zögernd eine dicke Träne und fiel nicht. Nichts ist verwirrender, als sich dem Unbekannten beugen zu müssen. Der Mensch ist der Leidtragende der Ereignisse. Das Leben ist ein andauerndes Einstürmen, dem wir uns unterwerfen. Wir wissen niemals, von welcher Seite uns je der Zufall trifft. Katastrophen und Wonnen kommen und gehen, wie unerwarteter Besuch. Sie haben ihr Gesetz, ihre Umlaufbahn, ihre Gravitation außerhalb des Menschen. Die Tugend zieht nicht das Glück, das Verbrechen nicht das Unglück nach sich. Das Gewissen hat seine Logik, das Schicksal hat eine andere. Sie gelangen nicht zur Übereinstimmung. Nichts ist vorhersehbar. In unserem Leben geht es bunt durcheinander und Schlag auf Schlag. Das Schicksal versteht sich nicht auf die Kunst der Übergänge. Ebenezer sah Déruchette an. Allzu lange. Diese beiden Geschöpfe vergötterten einander. In Ebenezers Auge schimmerte die stumme Anbetung der Verzweiflung. Ihr werdet nicht abreisen. Mir fehlt die Kraft, dies zuzulassen. Seht, ich habe geglaubt, euch lebewohl sagen zu können, aber ich kann es nicht. Man muss das nicht können. Warum seid ihr gestern gekommen? Es wäre nicht nötig gewesen. Ich habe niemals mit euch gesprochen. Ich liebte euch, aber ich wusste es nicht. Nur am ersten Tag, als ihr Rot die Geschichte von Rebecca gelesen hat und als eure Augen den meinen begegneten, fühlte ich meine Wangen erglühen und habe gedacht, um was muss Rebecca rot geworden sein? Einerlei. Hätte man mir vorgestern gesagt, ihr liebt den Pfarrer. So hätte ich darüber gelacht. Das ist das Schreckliche bei dieser Liebe hier, dass sie mich hinterrücks überfiel. Ich habe nicht Acht gegeben. Ich ging zur Kirche, ich sah euch. Ich glaubte, dass alle das Gleiche taten wie ich. Ich mache euch keinen Vorwurf. Ihr habt nichts dazu getan, dass ich euch liebe. Ihr habt euch nicht angestrengt. Ihr habt mich bloß angeschaut. Es ist nicht euer Fehler, dass ihr die Menschen anschaut. Aber dadurch ist es gekommen, dass ich euch angebetet habe. Ich ahnte es nicht. Ihr habt gehört, was gestern gesagt worden ist. Ach. Was kann ich dagegen tun? Es gibt für mich nur noch eins zu tun. Abfahren. Mir ist das Herz gebrochen. Ich bin todunglücklich. Mein Onkel meint es jedoch nicht böse. Zum ersten Mal in ihrem Leben sagte Derichette, als sie von Mess Lethierry sprach, mein Onkel. Bis jetzt hatte es immer mein Vater geheißen. Ebenezer wich einen Schritt zurück und gab dem Bootsmann ein Zeichen. Nein! Nein! Es muss sein, Derichette. Nein, niemals. Ich liebe dich. Und während sie sich an ihn drückte, schlang sie ihre Arme um seinen Hals, als wollte sie damit ein Band um Ebenezer schließen und mit ihren ineinander verschränkten Fingern ein Gebet an Gott richten. Er löste diese zarte Fessel, die so viel Widerstand leistete wie möglich. Ebenezer umfasste ihren Kopf mit beiden Händen. Er ließ seinen Blick für einige Augenblicke auf ihr ruhen. Dann küsste er ihre Stirn mit einem jener Küsse, unter denen ein Stern erblühen müsste. Lebe wohl. Warum heiratet ihr nicht? Ebenezer wandte den Kopf. Derichette hob den Blick. Vor ihnen stand Gilliatt. Er war nicht mehr derselbe Mensch wie am Vorabend. Er hatte seine Haare gekämmt, seinen Bart geschnitten, hatte Schuhe angezogen und trug ein weißes Seemannshemd. Er schien vollkommen ruhig. Sein gebräuntes Gesicht war jedoch totenbleich. Wozu müsst ihr Abschied voneinander nehmen? Heiratet und fahrt zusammen ab. Derichette erbebte. Es war ein Zittern, das sie von Kopf bis Fuß durchlief. Miss Derichette ist 21 Jahre alt. Sie ist unabhängig. Ihr Onkel ist nur ihr Onkel. Ihr liebt euch. Wie kommt es, dass ihr hier seid? Heiratet. Derichette begann zu verstehen, was dieser Mann zu ihr sagte. Mein armer Onkel. Er würde die Zustimmung zur Heirat verweigern. Aber wenn sie vollzogen wäre, würde er einwilligen. Außerdem fahrt ihr ja ab. Wenn ihr wiederkommt, wird er euch verzeihen. Und er denkt schon an nichts anderes mehr als an den Wiederaufbau seines Schiffes. Ich möchte keine Kümmernisse zurücklassen. Sie werden nicht lange währen. Ebenezer und Derichette waren wie von einem Schwindel ergriffen. Jetzt fassten sie sich wieder. Je mehr ihre Verwirrung nachließ, desto deutlicher trat der Sinn der Worte Gileads für sie hervor. Der Mann hatte gesagt, heiratet. Das war deutlich. Gab es dabei eine Verantwortung? So übernahm er sie. Derichette fühlte undeutlich, dass er aus verschiedenen Gründen das Recht dazu hatte. Was er über Mess Lethierry sagte, stimmte überdies. Ein Onkel ist kein Vater. Ebenezer schickte sich in die Bestechung dieses jähen Umschwungs zum Glück. Die Bedenken, die bei ihm als Priester vermutlich vorhanden waren, schmolzen dahin und lösten sich in diesem armen, verliebten Herzen auf. Macht schnell! Die Kaschmir fährt in 2 Stunden ab. Diese Zeit habt ihr aber auch nicht mehr. Kommt. Ich kenne euch. Ihr seid der, der mir das Leben gerettet hat. Ich glaube nicht. Dort unten, an der Landspitze. Ich kenne diesen Ort nicht. Es war am Tag meiner Ankunft. Verlieren wir keine Zeit. Und ich täusche mich nicht. Ihr seid der Mann von gestern Abend. Vielleicht. Wie heißt ihr? Wartet auf uns, Bootsmann. Wir kommen wieder. Miss, ihr habt gefragt, wie es kommt, dass ich hier bin. Ganz einfach. Ich folgte euch. Ihr seid 21 Jahre alt. In diesem Land können sich Leute, die volljährig und selbstständig sind, in einer Viertelstunde verheiraten. Nehmen wir den Weg am Meeresufer entlang. Er ist jetzt begehbar, aber macht schnell. Kommt. Déruchette und Ebenezer schienen sich mit den Blicken zu beraten. Sie standen dicht nebeneinander, ohne sich zu berühren. Sie waren wie trunken. Es gibt dieses seltsame Zaudern am Rand dieses Abgrundes, der Glück heißt. Sie begriffen, ohne zu begreifen. Er heißt Gilead. Was wartet ihr? Ich habe gesagt, folgt mir. Wohin? Dorthin. Und Gilead wies mit dem Finger auf den Kirchturm. Sie folgten ihm. Passt auf diese Steine auf. Gebt ihr die Hand. Je näher sie dem Kirchturm kamen, desto mehr sah man auf diesen reinen und schönen Gesichtern von Ebenezer und Déruchette etwas aufkeimen, das bald ein Lächeln sein würde. Die Nähe der Kirche hellte sie auf. In den tief eingesunkenen Augen Gileads war es Nacht. Ebenezer und Déruchette waren sich nicht gänzlich darüber im Klaren, was nun geschehen sollte. Das Eingreifen dieses Mannes war der Ast, an den sich der Ertrinkende klammert. Aber wer ist dieser Mann? Und wenn er wirklich derjenige ist, den Messlud Thierry am Abend zuvor als Schwiegersohn bezeichnet hat, wie ist dann zu erklären, was er jetzt tut? Es war niemand in der Kirche. Im Hintergrund jedoch, in der Nähe des Tisches, der in der reformierten Kirche an die Stelle des Altares tritt, waren drei Personen: der Dekan, sein Gehilfe und der Pfarrschreiber. Die Heilige Schrift lag geöffnet auf dem Tisch. Daneben, auf einem Seitentisch, lag ein ebenfalls aufgeschlagenes Buch, das Kirchenregister, in welchem ein aufmerksames Auge eine frisch beschriebene Seite, auf der die Tinte noch nicht ganz trocken war, hätte bemerken können. Eine Feder und ein Tintenfass waren neben dem Register. Als er Ehrwürden Ebenezer Coudray eintreten sah, erhob sich seine Ehrwürden Jacquemin Hérode. Ich erwarte euch. Alles ist bereit. Lieber Amtsbruder, ich mache euch ein doppeltes Kompliment. Euer Onkel ist verstorben und ihr verheiratet euch. Durch das eine werdet ihr reich und durch das andere glücklich. Ich werde euch trauen. Mein Gehilfe wird als Trauzeuge fungieren, was den Trauzeugen der Gattin angeht. Der Dekan wandte sich Gilead zu, der ein Zeichen mit dem Kopf gab. Das genügt. Ebenezer rührte sich nicht. Déruchette war vor Entzückung wie versteinert. Ein Hindernis besteht indessen noch. Der hier anwesende Vertreter von Messlud Thierry, der für euch um die Erlaubnis nachgesucht hat und die Erklärung im Register unterzeichnet hat, hat mir heute Morgen gesagt, dass Messlud Thierry zu beschäftigt sei, um persönlich zu erscheinen und dass er wünsche, dass die Heirat unverzüglich stattfinde. Dieser nur mündlich zum Ausdruck gebrachte Wunsch genügt nicht. Da ich den Dispens zu bewilligen habe, kann ich nicht darüber hinweggehen, sofern man mir nicht seine Unterschrift zeigen kann. Ich brauche etwas Schriftliches. Daran soll es nicht liegen. Der Dekan ergriff den Brief, überflog ihn, schien einige zweifelsohne überflüssige Zeilen zu übergehen und las dann laut vor. Gehe du deinerseits zu dem Dekan und bitte um Dispens. Ich wünsche, dass die Hochzeit so schnell wie möglich stattfindet, am besten sofort, unterzeichnet Le Thierry. Es wäre ehrerbietiger gewesen, das Schreiben an mich zu richten. Aber da es sich um einen Amtsbruder handelt, verlange ich nicht mehr. Ebenezer witterte einen Betrug. Und er hatte nicht die Kraft, ja vielleicht nicht einmal den Gedanken, ihn aufzudecken. Sei es aus Gehorsam einem geheimen Heldenmut gegenüber, den er ahnte, sei es, dass sein Gewissen durch das hereinbrechende Glück betäubt war. Er blieb sprachlos. Der Dekan ergriff die Feder und füllte unter dem Beistand des Pfarrschreibers die leeren Stellen auf der beschriebenen Seite des Registers aus. Dann wandte er sich um und forderte Ebenezer und Déruchette mit einer Handbewegung auf, näher zu treten. Die Zeremonie kann beginnen. Das war ein wunderlicher Moment. Ebenezer und Déruchette standen nebeneinander vor dem Geistlichen. Wer einmal geträumt hat, sich zu verheiraten, kann das empfinden, was die beiden empfanden. Gilead hielt sich in einiger Entfernung im Dunkel der Säulen. Erhebt jemand Einspruch? Niemand antwortete. Ebenezer und Déruchette traten einen Schritt auf Ehrwürden Jacquemin Hérode zu. Joé Ebenezer Caudray, willst du diese Frau zu deiner Gattin nehmen? Ja, ich will. Déruchette Lethierry, willst du diesen Mann zu deinem Gatten nehmen? Ja, ich will. Wer gibt diese Frau diesem Mann? Ich. Ein Schweigen entstand. Ebenezer und Déruchette verspürten durch ihr Entzücken hindurch eine unbestimmte Beklemmung. Der Dekan legte Déruchettes rechte Hand in die linke Hand von Ebenezer. Und Ebenezer sprach zu Déruchette. Déruchette, ich nehme dich zu meiner Frau. Gleich, ob du nun besser oder schlechter seist, reicher oder ärmer, krank oder gesund, um dich zu lieben bis in den Tod. Und hierauf gebe ich dir mein Wort. Der Dekan legte Ebenezers rechte Hand in die linke Hand von Déruchette. Und Déruchette sprach zu Ebenezer. Ebenezer, ich nehme dich zu meinem Gatten. Gleich, ob du nun besser oder schlechter seist, reicher oder ärmer, krank oder gesund, um dich zu lieben bis in den Tod. Und hierauf gebe ich dir mein Wort. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr seid jetzt Ehegatten. Lasst uns beten. Ebenezer und Déruchette wendeten sich zum Tisch und knieten nieder. Gilead blieb stehen und senkte das Haupt. Jene knieten vor Gott nieder. Er beugte sich dem Schicksal. Als sie aus der Kirche kamen, sahen sie, dass sich die Kaschmir segelfertig machte. Sie schlugen wieder den Weg zu dem kleinen Hafen ein. Die beiden gingen voraus, Gilead schritt jetzt hinter ihnen her. Sie glichen zwei Schlafwandlern. Sie waren nur von einer Verwirrung in eine andere übergewechselt. Sie wussten weder, wo sie waren, noch was sie taten. Sie sputeten sich ganz unwillkürlich, erinnerten sich nicht mehr an das Geringste, spürten einander, konnten keinen zusammenhängenden Gedanken fassen. Man könnte sagen, dass sie die Rückkehr ins Paradies erlebten. Wir sind verheiratet. Ich werde meinen guten Onkel wiedersehen. Das ist kein Betrug. Es ist gut so. Auf dem Grund ihres Herzens wussten beide Gilead glühenden Dank. Offenbar hatte sich Gilead seit dem Morgen mit nichts anderem beschäftigt, als ihre Heirat zu betreiben. Er hatte für Mess Lethierry geantwortet, den Dekan aufgesucht, um die Erlaubnis gebeten, die erforderliche Erklärung unterschrieben. Nur dadurch konnte die Trauung vollzogen werden. Aber Déruchette begriff ihn nicht. Und selbst wenn sie das Wie begriffen hätte, hätte sie doch nicht das Warum begriffen. Die Augen schließen, im Geist Dank sagen, die Erde und das Leben vergessen, sich von diesem guten Dämon in den Himmel tragen lassen. Nichts anderes konnte sie tun. Eine Erklärung wäre zu lang, ein Dank zu kurz. Sie schwieg in dieser süßen Dumpfheit des Glücks. In wenigen Minuten waren sie an dem kleinen Hafen angelangt. Ebenezer bestieg als erster das Boot. In dem Augenblick, als Déruchette ihm folgen wollte, fühlte sie sich sanft am Ärmel festgehalten. Madame, ihr wart nicht darauf vorbereitet, abzureisen. Ich dachte, ihr könntet vielleicht Kleider und Wäsche brauchen. Ihr werdet an Bord der Kaschmir einen Koffer mit Frauensachen vorfinden. Er stammt von meiner Mutter und war für die Frau bestimmt, die ich heiraten würde. Erlaubt, dass ich ihn euch anbiete. Aber warum bewahrt ihr den Koffer nicht für eure Frau auf, wenn ihr euch verheiraten werdet? Ich werde mich wahrscheinlich nicht verheiraten. Das ist schade. Denn ihr seid gut. Madame, ich glaube, euch eine Erklärung schuldig zu sein. An dem Tag, als das Unglück geschah, saßet ihr unten im Saal und habt ein Versprechen gegeben. Mess Lethierry hatte großen Kummer. Ich will nur sagen, dass ich, als es hieß, keiner wird hingehen, hingegangen bin. Alle sagten, das ist unmöglich. Aber dies war es nicht, was unmöglich war. Ihr versteht, Madame? Wenn ich dorthin gegangen bin, so tat ich das nicht, um euch zu beleidigen. Außerdem reicht die Sache schon weiter zurück. Ich weiß, dass ihr in Eile seid. Wenn genügend Zeit wäre, um miteinander zu sprechen, könnte man sich erinnern, doch das nützt nichts. Die Sache geht auf einen Tag zurück, an dem es Schnee gab. So erklärt sich das. Was gestern Abend betrifft, so hatte ich keine Zeit, zu mir nach Hause zu gehen. Ich kam direkt von der Arbeit. Ich war ganz abgerissen. Ich habe euch Angst gemacht. Das war nicht recht von mir. Man geht nicht so zu Leuten. Ich bitte euch, mir nicht böse zu sein. Das ist ungefähr alles, was ich sagen wollte. Ihr fahrt nun ab. Ihr werdet schönes Wetter haben. Lebt wohl, Madame. Hab Dank. Und Derichette lächelte. Gilliatt erwiderte ihr Lächeln. Dann half er Derichette beim Besteigen des Bootes. In weniger als einer Viertelstunde legte das Boot, in dem Ebenezer und Derichette waren, auf der Reede an der Kaschmir an. Gilliatt durchquerte rasch Saint-Pierre-Port, wandte sich dann längs des Meeres wieder Saint-Samson zu, wobei er sich möglichen Begegnungen entzog und die Straßen mied, die durch seine Schuld dicht bevölkert waren. Er verhielt sich wie ein scheues Wesen, das sich nicht geliebt fühlt. Da er schon als Kind wenig Entgegenkommen in den Gesichtern der Menschen gesehen hatte, so hatte er früh die Neigung entwickelt, abseits zu bleiben, und diese Neigung war später zum Instinkt geworden. Von Zeit zu Zeit wandte er sich um und betrachtete hinter sich auf der Reede die Kaschmir, die soeben unter Segel ging. Da der Wind nur schwach war, kam Gilliatt schneller voran als das Schiff. Mit gesenktem Kopf schritt er durch die äußersten Felsen am Meeresrand. Die Flut begann zu steigen. In einem bestimmten Moment blieb er stehen, drehte dem Meer den Rücken zu und betrachtete einige Minuten lang ein kleines Eichengehölz jenseits der Felsen. Es waren die Eichen bei der Besse-Maison genannten Stelle. Dort, unter diesen Bäumen, hatte einst Derichettes Finger seinen Namen, Gilliatt, in den Schnee geschrieben. Seit langem schon war der Schnee geschmolzen. Er setzte seinen Weg fort. Einen so zauberhaften Tag wie heute hatte es das ganze Jahr noch nicht gegeben. Dieser Morgen hatte etwas Bräutliches. Es war einer jener Frühlingstage, an denen sich der Mai ganz verausgabt. Alles war neu in der Natur. Die Gräser, das Moos, die Blätter, die Düfte, die Strahlen. Es schien, als stünde die Sonne zum ersten Mal am Himmel. Der Frühling warf all sein Silber und all sein Gold mit vollen Händen in diesen Wald. Was glänzte, glänzte heller. Was liebte, liebte stärker. Hymnen stiegen aus den Blumen. Strahlen brachen aus den Geräuschen. Die große, weit verbreitete Harmonie entfaltete sich. Das Wachsende rief das Quellende hervor. Es war schön. Es war heiter. Es war warm. Durch die Hecken sah man in den Umfriedungen die Kinder lachen. Als Gilliatt in Saint-Samson ankam, war der Hafenboden noch nicht mit Wasser bedeckt und er konnte ihn trockenen Fußes durchschreiten. Niemand sah Gilliatt. Er setzte seinen Weg fort, stieg über den Schlosshügel von Wall und lenkte seine Schritte zum Haus Wegesende. Es war so, wie er es am Morgen verlassen hatte. Ein Fenster stand offen, durch welches man die Sackpfeife an der Wand hängen sah. Auf dem Tisch lag die kleine Bibel, die Gilliatt zum Dank von einem Unbekannten erhalten hatte, der Ebenezer war. Der Schlüssel steckte in der Tür. Gilliatt näherte sich, verschloss die Tür durch zweimaliges Drehen des Schlüssels, steckte ihn in seine Tasche und entfernte sich. Nicht in Richtung Land, sondern in Richtung Meer. Er durchquerte auf kürzestem Weg den Garten, ohne auf die Beete zu achten, trug jedoch Sorge, den Seekehl nicht zu zertreten, den er gepflanzt hatte, weil Derichette ihn so sehr mochte. Er übersprang die Brustwehr und stieg zu den Klippen hinab. Er begann mit unbeirrbaren Schritten der langen und geraden Linie der Riffe zu folgen, welche das Hauswegesende mit jenem großen Granitobelisken namens Kuhhorn verbanden. Dort war der Stuhl Gildolmyr. Als er bei dem großen vorspringenden Felsen angekommen war, machte er Halt. Das feste Land endet hier. Gilead ging um den Felsen herum und gelangte zu dem Stuhl Gildolmyr, am Fuß von dessen steiler Felsentreppe er knapp 3 Monate zuvor Ebenezer herabgeholfen hatte. Jetzt steige ich sie hinauf. Die meisten dieser Stufen waren schon unter Wasser. Nur 2 oder 3 lagen noch trocken. Diese Stufen führten direkt zum Felsenstuhl. Dort angekommen, betrachtete er ihn einen Augenblick, legte seine Hand auf seine Augen und ließ sie langsam von Braue zu Braue gleiten, als wollte er mit dieser Geste das Vergangene wegwischen. Dann setzte er sich in diese Felsenmulde, den Steilhang in seinem Rücken und den Ozean zu seinen Füßen. In diesem Augenblick umfuhr die Kaschmir den großen, runden, im Wasser stehenden Turm, der von einem Sergeanten und einer Kanone bewacht wird und genau die Mitte zwischen Erm und Saint-Pierre-Port markiert. In den Felsspalten über Gilliards Kopf schwankten einige Blumen im Wind. Eine blaue Wasserfläche, soweit das Auge reicht. Der Wind weht von Osten. Es gibt wenig Brandung. Der Wind war sehr schwach. All dieses Blau, oben wie unten, lag unbeweglich da. Kein Zittern durchlief diese schlangenförmigen Bahnen von hellerem und dunklerem Azur, die an der Meeresoberfläche die verborgenen Windungen der Untiefen anzeigen. Die Kaschmir, nur wenig vom Wind getrieben, hatte, um diesen besser aufzufangen, all ihre Beisegel gesetzt. Der Augenblick nahte, in welchem sie die Landspitze mit dem Haus Wegesende umfahren musste. Gilead sah sie kommen. Luft und Wogen waren gleichsam eingeschlummert. Die Flut schwoll sacht an, ohne Wellen zu schlagen. Der Wasserspiegel hob sich stetig und ohne Bewegung. Das fast erloschene Rauschen der offenen See glich dem Atem eines Kindes. Die Kaschmir näherte sich mit gespenstischer Langsamkeit. Gilead wartete. Plötzlich ein Gefühl von Kälte. Die Flut berührte seine Füße. Die Kaschmir ist ganz nah. Der Hang, an dem die Regengüsse den Stuhl Gildolmyr ausgewaschen hatten, war so steil und das Wasser war dort so tief, dass die Schiffe bei ruhiger See gefahrlos bis auf einige Kabellängen an dem Felsen vorbeisegeln konnten. Die Kaschmir kam heran, hob sich, ragte auf und schien auf dem Wasser zu wachsen. Wie ein Schatten, der sich vergrößert. In dem herrlichen Meeresgeschaukel hob sich die Takelage dunkel vor dem Himmel ab. Als die Sonne für einen Augenblick hinter den langen Segeln stand, wurden diese fast rosarot und hatten eine unbeschreibliche Transparenz. Die Fluten murmelten leise. Kein Geräusch störte das majestätische Dahingleiten dieser Silhouette. Man konnte alles auf Deck erkennen, als stünde man selbst dort oben. Die Kaschmir streift fast den Felsen. Es gab auf Deck einen sonnenbeschienenen Winkel. Dorthin blickte Gilead. In diesem Licht saßen Ebenezer und Déruchette ganz dicht beisammen. Anmutig schmiegten sie sich aneinander wie Vögel, die sich an den Mittagsstrahlen wärmen. Déruchettes Kopf lag auf Ebenezers Schultern. Ebenezers Arm war um Déruchettes Taille geschlungen. Sie hielten sich die Hände und hatten die Finger ineinander verschränkt. Diese Bank war schon ein Alkoven und fast ein Nest. Sie war zugleich ein Ort der Glorie, der sanften Glorie der Liebe, die auf einer Wolke entschwebt. Es war ein göttliches Schweigen. Ebenezers Auge drückte Dank aus und schaute. Die Lippen von Déruchette bewegten sich. Und in diesem bezaubernden Schweigen bewirkte der auflandige Wind in dem kurzen Moment, als das Schiff ganz nah am Felsenstuhl vorbeiglitt, dass Gilead die zarte und liebliche Stimme Déruchettes hörte. Sieh doch, auf dem Felsen scheint ein Mensch zu sein. Die Erscheinung verschwand. Die Kaschmir ließ die Landspitze mit dem Haus Wegesende hinter sich und tauchte in das tief reichende Gefältel der Wogen ein. In weniger als einer Viertelstunde bildeten ihre Masten und Segel auf dem Meer nur noch eine Art weißen Obelisken, der am Horizont immer kleiner wurde. Das Wasser reichte Gilead bis zu den Knien. Das Schiff entfernt sich. Auf hoher See frischte die Brise auf. Er konnte sehen, wie die Kaschmir ihre unteren Beisegel und Focksegel hisste, um aus der Zunahme des Windes Nutzen zu ziehen. Die Kaschmir war schon außerhalb der Gewässer von Guernsey. Gilliatt ließ sie nicht aus den Augen. Das Wasser reicht mir bis zum Gürtel. Die Flut steigt. Die Zeit verrinnt. Die Möwen und Kormorane umflatterten ihn unruhig. Man hätte meinen können, sie wollten ihn warnen. Vielleicht war in diesen Vogelschwärmen eine von den Douvres-Felsen, die ihn kannte. Eine Stunde verstrich. Kein Schaum zeigte sich um den Felsen Gildolmür. Keine Woge schlug gegen den Granit. Das Wasser schwoll friedlich an. Es reichte Gilliatt fast bis zu den Schultern. Eine weitere Stunde verstrich. Die Kaschmir war schon jenseits der Gewässer von Alderney. Das Schiff entfloh nach Norden, gewann die hohe See und war jetzt nur noch ein Punkt, der wegen der Sonnenstrahlen wie ein Licht funkelte. Die Vögel riefen Gilliatt kurze Schreie zu. Es war nur noch sein Kopf zu sehen. Das Meer stieg mit düsterer Sanftheit. Reglos sah Gilliatt dem Verschwinden der Kaschmir zu. Die Flut hatte fast ihren Höhepunkt erreicht. Der Abend naht. Gilliatts Blick blieb starr auf das Schiff in der Ferne gerichtet. Dieser starre Blick war mit nichts auf Erden zu vergleichen. In diesem tragischen und stillen Auge lag etwas Unsagbares. Dieser Blick barg den ganzen Umfang eines nicht verwirklichten Traumes, der am Abklingen war. Das war die düstere Zustimmung zu einer anderen Art von Vollendung. Ein solcher Blick konnte einem entfliehenden Stern folgen. Von Augenblick zu Augenblick wuchs die himmlische Finsternis unter diesen Lidern, deren Seestrahl starr auf einen Punkt im fernen Raum gerichtet blieb. Zugleich mit dem unendlichen Wasser um den Felsen Gildolmür stieg die unendliche Ruhe des Schattens in dem tiefen Auge von Gilliatt. Die Kaschmir war nun fast unkenntlich geworden. Ein Fleck, der mit dem Nebel verschmolz. Um sie noch unterscheiden zu können, musste man wissen, wo sie war. Im selben Augenblick, in welchem das Schiff am Horizont verschwand, versank der Kopf unter dem Wasser. Es gab nichts anderes mehr als das Meer. Die Arbeiter des Meeres. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo. Aus dem Französischen von Rainer G. Schmidt. Teil 3, Déruchette. Die Runde der Erzählerinnen und Erzähler: Nina Siebert, Franz Petzold und Dörte Lisewski. Gilliatt, André Kaczmarczyk. Déruchette, Lena Ozendowski. Mess Le Thierry, Felix von Manteuffel. Joé Ebenezer Caudray, Timo Weißschnur. Pastor Jacquemin Hérode, Thomas Sarbacher. Rantaine, Udo Rau. Kapitän Gertrais Gaboureau, Bert Wesselmann. Sowie in weiteren Rollen Matthias Breitenbach, Vincent Leitersdorf, Simon Löcker, Nino Neckel, Rosalinde Renn und Selina Rongen. Titel sowie An- und Absage Isabelle Demé. Musik: Dorothea Hemken, Viola, Matthias Kreher, Klarinette, Tobias Hasselt, Posaune, Stefan Stopora, Schlagzeug, Steffen Schleiermacher, Klavier. Musikaufnahme: Robert Baldowski. Besetzung: Nana Rademacher und Sandra Pasic. Ton und Technik: John Krohl, Sonja Röder, Andreas Völzing und Robin Zwirner. Regieassistenz: Paula Scheschonka. Komposition: Steffen Schleiermacher. Hörspielbearbeitung und Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Südwestrundfunk 2025. Dramaturgie und Redaktion: Andrea Oetzmann.